Eine Agenda brauchen wir, sagt er. Ja, brauchen wir anscheinend. Ja. Was wir auch brauchen, ist funktionierende Software, die jetzt scheinbar funktioniert. Man muss sie nur bedienen können. Meistens liegt es am Anwender, der damit nicht klarkommt. Aber jetzt haben wir einen Ausschlag. Nicht auf der Haut. Ich wollte es gerade sagen. Das wäre ja noch schöner. Nee, manchmal sind so Computerdinge, da kann ich mich auch einfach nur aufregen. Ja, jetzt schon wieder. Habt ihr dieses Geräusch gehört? Er klatscht hier schon wieder gegen den Schreibtisch. Der Schall überträgt sich über den Mikrofonhalter ins Mikrofon. Ich schweife aus. Ja, lass mich doch mal ausschweifen. Es ist doch jetzt einfach auch mal ein Ausschweif-Podcast. Jetzt mal ganz ehrlich. Lass uns doch einfach mal ausschweifen. Da schon wieder. Das ist zu dem Thema perfekt. Kommen wir ja dann noch, ne? Das hat man ja. Richtig. Haben wir Aufreger ja vorher besprochen. Und Dödelein. Dödelein, genau. Aufreger in der vorletzten Runde. Nee. Steigen Sie nochmal ein hier. Jetzt wird es nochmal lustig. Nächste Fahrt rückwärts. Hey. Hey, hey, hey. Hatte ich ja den einen kleinen Aufreger mit diesem Blumenmann-Massaker-Gedöns, nenne ich es jetzt einfach mal. Dieser eine Autofahrer, Beifahrer, der sich mit dem Blumenmann angelegt hat, stimmt, der Blumen angeliefert hat. Da gibt es ein Update, der hat sich nach mir erkundigt, der hat sich das Kennzeichen gemerkt vom Dienstwagen. Ach ja, da bin ich ja mal gespannt, was da zu hören gibt. Ja, jetzt gibt es Intro, ne? Intro. Unter vier Ohren, der Podcast. Mit Bernd und Pat. Und der besagte Pat bin ich. Und ich bin's, der Bernd. Ich habe schon wieder mit dem Ellenbogen hier irgendwo dagegen gestoßen. Ja, heute ist mein Tag. Ist echt dein Tag. Ja, Update. Der Kollege, der sich da gegen den LKW-Fahrer so ein bisschen aufgebäumt hat, weil er im Weg stand mit seinem Ausladevorhaben, der hat sich doch in der Tat das Kennzeichen von meinem Dienstwagen gemerkt und hat sich durchtelefoniert und es ist an mich herangetreten, dass ich da wohl ein bisschen zu forsch war. Ach ja. Ja, aber, also quasi eine Beschwerde, aber ich habe mich rechtfertigt und alles gut. Ich habe den Sachverhalt geschildert, er hat das ein bisschen anders geschildert und ja, alles gut. Inwiefern ist der jetzt da, was war jetzt sein Hintergrund, was hat er jetzt gedacht, sein Hintergrund war, er fühlte sich von mir falsch behandelt. Ach so. Das Problem an der Geschichte ist einfach nur, dass es genug Zeugen gibt, die das gesehen haben, wie ich da agiert habe und vor allen Dingen, wie er reagiert und dort auch agiert hat. Die Sache verläuft jetzt gerade im Sand. Also ganz ehrlich, ich muss dazu erstmal sagen, Einsicht ist der Weg der Besserung. Und das gilt jetzt nicht für dich, sondern für den Typen. Also das, was du erzählt hast, ganz ehrlich, da sollte der mal in den Spiegel gucken. Schwierig. Mehr möchte ich zu diesem... Es ist nicht wahr. Er haut schon wieder davor. Ich weiß nicht. Also das Setup ist doch so wie immer. Es passt aber auch zu den Themen, die wir heute haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Aufreger. Ne? Aufreger. Echt. Dödelein. Was mich hier aufregt, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben uns ja jetzt gerade, ich bin schon wieder dran. Ich setze mich jetzt einfach mal. Moment. Ich binde dir gleich deine Arme nach hinten, mein Freund. Die Bondage machen oder was? Ja, hallo? Junge. Sind schon gute Freunde, aber bitte. No way. Nee, Mann. Wo war ich denn jetzt? Das hat mich ganz aus dem Konzept gebracht. Ne, genau. Ich habe das Gefühl, je mehr ich mich jetzt eben gerade mit, wir haben uns ja damit beschäftigt hier, worüber wollen wir reden, wir haben uns jetzt Stichpunkte gemacht zu den Aufregern, also was uns im alltäglichen Alltag so ein bisschen aufregt. Und haben uns dann auch als zweiten Punkt Pannen des Alltags und Dödeleien habe ich mir vor allen Dingen, ich nenne es einfach Dödeleien. Ja. Pannen, Missgeschicke, wie auch immer. Ist süß ausgedrückt. Ja, Dödel. Ja. Dödel ist ja eigentlich auch in anderen Bundesgebieten, nicht gerade in Hessen, Dödel ist ja auch eher so in der Penisrichtung, ne? Das ist wohl wahr. Ich weiß zwar nicht, in welche Richtung jetzt gerade du mit diesem Gespräch gehen möchtest. Aber nein, ja. Ich möchte in gar keine Richtung gehen. Ach so, Gott sei Dank. Ja, ich fange jetzt schon. Ich habe jetzt schon angefangen zu schwitzen. Ich habe nur von Penis gesprochen und du fängst schon an zu schwitzen. Ja, bei dir weiß man ja nie. Nein. Das Ding ist einfach, wir haben uns, wie gesagt, mit den Themen beschäftigt, über die wir heute reden wollen, haben uns du für dich, ich für mich einzelne Stichpunkte aufgeschrieben. Und je mehr ich mich gerade mit dem Punkt 2, Dödeleien im Alltag, so habe ich es genannt, bei mir auf dem Zettel, beschäftigt habe, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist was in meinem Kopf passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich steigere mich gerade ungewollt in Dödeleien rein. Das ist dieses Phänomen, wenn du sehr darauf bedacht bist, dass etwas nicht passiert, dann passiert es noch mehr. Und das ist jetzt hier gerade passiert. Du kriegst das ja mit, du siehst es. Zum Glück sieht das keiner. Ich meine, seit wir jetzt heute zusammengetroffen sind, auch bevor wir natürlich jetzt hier unseren Podcast gestartet haben, sind ja jetzt schon einige Dinge hier passiert, wo ich mich bald vom Stuhl geschmissen habe vor Lachen, weil dir so Dödeleien passiert sind. Möchtest du jetzt über die kohlenfreie Kirschgeschmack, Wasser, Zucker, Blöre aus diesem Trinkpäckchen-Tütchen da reden? Wäre jetzt nur mal so ein Beispiel, ja. Und damit sind ja heute zwei Missgeschicke passiert. Ich möchte einfach nur auf den Spuren meiner Kindheit wandeln, deswegen habe ich mir diese Packung gekauft. Ja, ist auch nicht verkehrt. Möchtest du da jetzt sagen, was da... Nee, ich meine, das kannst du ja übernehmen, weil nee, dir ist ich ja möchte, ich, möchtest du nicht, du willst damit abschließen. Wer steht denn gerne seine eigenen Fehler und Tödlichkeiten an? Ja, das stimmt, das machen ja die meisten echt wenig. Weil es vielleicht, warum eigentlich? Ich habe da keine Fehler, ehrlich mal. Ja, das denken ja viele Leute über sich. Ne, gerade so Dödeleien, da denken ja viele Leute über sich dann... Ja komm, jetzt sag's doch einfach. Ich habe zwei Dinge. Ich habe dieses, ich will jetzt auch den Namen nicht sagen, wir kriegen da kein Geld für, das soll jetzt auch keine Werbung sein. Richtig, das stimmt allerdings. Es sind Tütendrinkpäckchen, so in Silberpapier mit einem blauen Logo mit weißer Schrift. Die gibt's in verschiedenen Geschmacksrichtungen und die gibt's hier in so 10er-Packs, gibt sie in so einem Karton für 2,99 in irgendeinem Supermarkt. Namen bitte hier einsetzen. Und das Geräusch hat man jetzt auch wieder gehört. Ne? Also es zieht sich jetzt hier gerade wie ein roter Faden. Ja, man kann ja nicht alles vermeiden. Ne? Und habe mir ein Päckchen rausgenommen. Ich war voller Vorfreude. Es war das erste Päckchen, was ich aus dieser Kartonage rausgelöst habe. Und es fing ja schon damit an. Ich krame mal drin. Man hat praktisch auch schon förmlich das kleine Kind in deinen Augen gesehen. Ja, dieses Strahlen. Auch wenn man das hört, also so hört sich so ein Folientrinkpäckchen, wie ich es jetzt auch nochmal nenne, an. Und da sind ja hinten diese Strohhalme in dieser Einfolierung an dieses Trinkpäckchen geklebt. Mhm. Ich hatte ja schon Schwierigkeiten, diesen Strohhalm aus dieser Folie zu lösen. Ja? So, hier geht's glücklicherweise. Mhm. Ne? Vorführeffekt, positiv. So, und dann habe ich den ja verzweifelt versucht. Wir hatten uns ja über private Dinge unterhalten. Richtig. Währenddessen du da geredet hast, habe ich versucht, den da reinzupieksen und ich habe es nicht hinbekommen. Diese angespitzte Schräge hier vorne an diesem Strohhalm hat sich immer weiter verformt und diese Einpräferierung hier in dem Trinkpäckchen, es ging gar nicht. Nee. Das war Versuch 1 und jetzt kommt Versuch 2. Da ist es mir geglückt, dass der Strohhalm durch diese Präferierung durch ist, aber auch auf der anderen Seite. Das heißt, mir ist diese ganze Suppe rausgelaufen oben. Ich muss das mal abtrinken. Du hast mir da noch geholfen. Ja, ich habe dir dann helfen müssen, ja. Da warst du praktisch dann in dem Moment wirklich mal ein kleines Kind gewesen und der große Bernd, der musste dir dann helfen. Ist das wirklich? Ich bin ja jetzt eigentlich geneigt. Ich habe ja jetzt gerade hier alles rausgelöst. Ich habe den Strohhalm in der Hand und das Trinkpäckchen. Ich würde ja gerne reinpieksen. Aber hast Angst. Hast Angst, dass wieder was schief geht. Das kannst du doch jetzt einfach mal live hier on tape. So, dann stellen wir das da hin. Ne? Vorführeffekt. Ja, also ich moderiere das mal. Er piekst jetzt gezielt. Es ist drin, es ist fertig. Es ist drin. Es ist nicht auf der anderen Seite. Du kannst schlürfen. Ich kann. Schmeckt's denn? Mehr kann ich und will ich gar nicht dazu sagen. Es ist einfach Kirschen. Ich liebe Kirschen. Ja. Was ich nicht so liebe, und da kommen wir nämlich zum Thema 1. Und ich denke, das teilen wir uns. Ja. Wenn du jetzt Dinge benennen müsstest, die dich so im Alltag aufregen, die dich auf die Palme bringen, wie so ein kleines Klammeräffchen, was wäre das? Ich meine, da gibt es ja wirklich vielerlei Sachen. Was mich am meisten aufregt, ist eine gewisse Art von Interaktion mit einer Person, die dir gegenübersteht. Möge es ein Gespräch oder in einem Gespräch oder Diskussion sein, was ich da absolut nicht ab kann, ist, wenn die Person mich während des Gesprächs nicht ansieht. Ich meine, so wie wir beide jetzt im Podcast, wir sitzen uns gegenüber, wir sprechen miteinander. Ich drehe mich gerade mit dem Rücken zu ihm. Ja, das ist genau das, was ich zum Beispiel nicht leiden kann, weil das ist ja auch eine Form von Respekt, also jemanden anzuschauen. Ja, und man Disrespekt, was ist denn das für ein Wort? Also man respektiert jemanden. Auch ein bisschen, dass du. Ja, ne? Ich merke es gerade, ne? Ich verspreche mich gerade, weil ich komme darauf gerade überhaupt nicht klar. Nein, weil ich finde, man respektiert dadurch jemanden nicht, wenn man in einem Gespräch ist und sich dann einfach irgendwie wegdreht, keine Ahnung, weil es vielleicht jemand nicht interessiert oder weil man sich gegenseitig irgendwie nicht mag oder sonst was, das sollte aber da keine Rolle spielen. Also ich finde, man sollte wirklich, wenn man miteinander redet über ein Thema oder diskutiert, gerade wenn man diskutiert, dann wird es auch mal ein bisschen ausschweifender, da sollte man auf jeden Fall sich auch wirklich auch angucken können dabei und richtig interagieren miteinander. Und das kann ich überhaupt nicht ab, wenn der Gegenüber einfach ja wirklich wegsieht, ja, oder noch im blödesten Fall einfach aus dem Raum rausgeht. Gerade wenn man in einer Diskussion ist und dem Gegenüber, dem passt es dann auf einmal nicht, um was es jetzt gerade geht oder teilt nicht die Meinung mit mir und geht dann einfach aus dem Raum. Da könnte ich kotzen. Da könnte ich sowas von kotzen. Ich meine, einige Personen, die vielleicht diesen Podcast hier dann auch mal hören, jetzt geht Pat. Er geht aus dem Raum. Ich spreche jetzt halt hier einfach alleine. Tschüss, Pat. Auf jeden Fall, nee, das kann ich absolut nicht leiden. Wenn wirklich jemand sich einfach vor mir wegdreht, wenn jemand aus dem Raum rausgeht, nur um mir aus dem Weg zu gehen. Damit ist ja praktisch die Situation ja nicht erledigt. Ja, die Situation ist damit nicht erledigt, wenn man einfach aus dem Raum rausgeht und redet nicht mit jemandem. Gerade wenn man, wie gesagt, in einer Diskussion zum Beispiel ist, kann ich gar nicht ab. Pat ist wieder da. Ja. Ich bin Pat ist wieder da. Ich wollte dich jetzt ein bisschen reizen, aber. Du wolltest mich jetzt ausreizen, ich habe es aber hoffentlich gut irgendwie. Ich habe die Kurve gut gekriegt, hoffe ich. Ja, ich habe da die Kurve gekratzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wo du dich umgedreht hast, ne, du hast mich echt ganz kurz aus dem Konzept gebracht. Das kann ich mehr. Ja, also wirklich, aber das zeigt aber auch, wie sehr das an mir persönlich auch so ein bisschen nagt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einfach nur eine, ja, wie jeder Mensch hat ja so eine kleine Macken, ob das eine Macke ist, aber ich empfinde das einfach als Respektlosigkeit. Wenn jemand einfach während eines Gesprächs einfach sich umdreht oder weggeht. Aber kannst du mir dieses Live-Experiment nochmal verzeihen? Ja, natürlich. Ich wollte jetzt einfach nur mal gucken, was passiert. Ganz ehrlich. Das ist so schön umschrieben, deswegen habe ich jetzt einfach mal dieser Umschreibung Folge geleistet und habe mich einfach mal umgedreht. Richtig. Also anfangs, wie gesagt, hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja. Ich konnte mich sehr schnell darauf einstellen. Ich habe die Kurve sehr schnell bekommen und konnte jetzt mit meinen oder mit unseren Zuhörern sprechen. Eigentlich nicht, die hören ja nur zu, ne, gerade. Naja. Also ich konnte halt gut die Kurve kriegen, um einfach hier weiterzumachen, obwohl du genau gegen das verstoßen hast, was ich eigentlich wirklich, das mag ich einfach nicht, Habe ich jetzt den Bund unserer Freundschaft in den Grundmauern erschüttert? Nein, natürlich nicht. Ich weiß immer, welchen Hintergrund du das jetzt demonstrieren wolltest. Weißt du, was mich erschüttert, was mich aufregt? Was denn? Ich muss erst mal kurz an dieser Stelle sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier immer so der miese, petrige Pet, ne? Also das kommt jetzt so rüber, ich bin auch lebensfroh, also ich bin nicht suizidal irgendwie. Er ist wirklich, also nicht, dass ihr jetzt denkt, er wäre ein Emo oder irgend sowas, also nichts gegen Emos, Zeit. Aber Emos heißt ja meistens immer, die denken sehr oft negativ oder was auch immer. Ja, aber Emos sind auch so, weiß ich nicht, Anfang 2000, ne? Mag sein, ja. Das war jetzt nur ein Beispiel, aber das ist natürlich unser Pet hier nicht. Er ist auch lebensfroh, er geht auch aus dem Haus. Also er sitzt nicht nur daheim oder geht arbeiten, sitzt danach daheim und macht die Rollos runter, weil er seine Ruhe haben will. Es gibt halt gewisse Sachen, die im Pet auch sehr aufregen können. Einmal haben wir das ja jetzt schon in einer Podcast-Folge, in unserer vorletzten Podcast-Folge, ja schon ein bisschen einen Einblick gehabt. Jetzt kann man sagen, ist so ein bisschen wie so ein Part 2. Ich sage jetzt meinen Teil auch mal dazu. Das war jetzt gerade mal so ein kleiner Punkt, was halt Gespräche und Diskussionen beinhaltet. Was mich aufregt, ne? Ich will nur mal, ich shoppe ja nicht gern. Das ist vielleicht auch so ein Männertyp, ne? Welcher Kerl, jetzt mal ganz ehrlich, wer shoppt denn schon gern? Ich kann dir da ein Liedchen singen, ey. Und schon ganz ehrlich, also ich verstehe euch Frauen nicht, bei allem Respekt, wie ihr euch stundenlang in irgendwelchen Läden und dann noch die Klamotten anziehen und anprobieren und am besten die beste Freundin noch mit am Start und dann seid ihr zu zweit in einem Laden und dann die Klamotten an, Klamotten aus und dann nochmal in den nächsten. Das kann ich nicht. Wenn ich in die Stadt gehe, ich habe ein Ziel. Ich bin Jäger und Sammler. Ich ist jetzt nicht so, dass ich mir einen Einkaufszettel schreibe, hier, ich brauche Socken und einen Schlipper. Und dann gehe ich in die Stadt und kaufe Socken und Schlipper. Ich mache mir Gedanken vorher, was brauche ich? Ja. Okay, ich brauche ein paar Schuhe und ich brauche eine Hose. Und dann gehe ich explizit in den Schuhladen, stöbere durch das Sortiment, aber mit augenscheinlich. Ich fasse da nichts an, ich gucke erstmal, was gefällt mir. Also nicht schlendern. Ich schlendere nicht. Gezielt das. Ich scanne den Laden. Genau. Ja, ich werfe meinen Terminator-Scanner-Blick aus. Ja? Lasse meinen Scanner-Blick so ein bisschen über die Regale ziehen. Und dann picke ich mir so ein paar Favoriten raus und dann gucke ich mir die vielleicht auch mal näher an. Nur anprobieren tue ich sie nicht. Weder im Schuhbeispiel noch bei den Hosen. Bei den Hosen ist es ja so, da gucke ich nur an die Länge. Ne? Nach der Länge, also ich halte das dann kurz hier so hin und dann gucke ich, ob dann die Länge passt. Und ich probiere die auch nicht an. Ich habe keinen Bock, die Klamotten anzuprobieren. Will ich nicht. Okay. Weil ich habe ja meinen Armtrick. Ich dringe mit meinem Arm in die Hose ein. Also die Hose ist verschlossen, ne? Der Knopf oben ist zu. Ja. Der Reißverschluss ist zu und dann nehme ich meine Hand und also meinen Unterarm und dringe in die Hose ein. Und wenn das am Bündchen passt, wenn ich merke, ich habe in den Fingerspitzen noch ein bisschen Luft, dann weiß ich, okay, die Hose ist locker, das passt. Da kann ich noch atmen drin. Und wenn das dann hier anfängt und spannt, ich ziehe jetzt gerade meine Fingerspitzen so ein bisschen Richtung Daumen an, dann weiß ich, da muss ich vielleicht mal meine Köze ein bisschen einziehen. Ja, das ist bei mir echt anders. Also klar, wenn ich was Bestimmtes jetzt kaufen möchte, gehe ich auch in das jeweilige Geschäft. Gerade bei Klamotten probiere ich aber trotzdem an. Also ich probiere wirklich an. Also ich muss wirklich die Klamotten an mir sehen, um zu erkennen, ja, nicht nur, ob es passt, sondern sieht es für mich auch gut aus. Ja, also kann ich praktisch so außer Haus gehen, um es mal so auszusprechen. Das ist wirklich so. Ja, wir schweifen aber ab. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ich möchte das zügig hinter mich bringen, weil ich empfinde das teilweise als Laster, mich damit auseinanderzusetzen. Weil es für mich, aus meiner Perspektive, gibt es wichtige Dinge, wie sich mit der Suche aufzuhalten nach einem perfekten Kleidungsstück oder nach einem perfekten Schuhwerk für verschiedenste Anlässe. Nee, das will ich nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehe, ich will nur packen, Milch kaufen. Dann möchte ich da hin, ich weiß, wo die Milch steht, ich nehme die Milch, ich gehe zur Kasse. So, und am Kassenbereich, da ist ja der Aufreger schlechthin für mich, wenn ich dann mich in die Schlange stelle. Ne, dann fängt das ja schon mal an. Welche Schlange nimmst du jetzt? Nimmst du jetzt potenziell die, die am zügigsten läuft oder eher die, wo es am, ne, du guckst ja dann so, wo könnte man will, also mir geht das dann so, ich möchte da durch rushen am liebsten. Ja, ich nehme das schnell durch. Ich habe meine Milch jetzt in der Hand. Genau. Ich lege den Euro da auf die Kasse oder die 1,39 Euro da für die Laktosefreimilch und dann ist das gut. Ja, also so. Schnell rein wieder und schnell wieder raus. Genau. Ja. Und dann habe ich mich entschieden für die Reihe, dann merke ich, hättest du mal die andere genommen, da geht's schneller. Da gibt es zwei Punkte, die ich mag. Erstens, Leute, die meinen, sie haben nur wenige Teile und gehen vor und sehen das als selbstverständlich an. Ja. Das mache ich mit meinem Päckchen Milch auch nicht. Ich stelle mich da an und warte. Als wenn es mir jemand anbietet. Ja. Dann. Es ist was anderes. Ja, hier, genau. Ich bin gerade im Stress und so weiter. Ja, aber das kann ja jeder sagen. Ja, natürlich kann das jeder sagen. So, ich stelle mich da an mit meinem Tütchen Milch und dann ist gut. So, und dann habe ich irgendjemanden vor mir. Das ist nicht festgelegt auf Alter oder Geschlecht. Großeinkauf am besten. Großeinkauf vor mir, ich mit meinem Milchtütchen. Da, die Kassiererin zieht da die Artikel über den Scanner. Es macht piep, piep, piep. Irgendwann wird die Endsumme genannt. Die Käuferin oder der Käufer, egal welche Altersklasse, muss ich nochmal betonen, weder Senioren noch die Jungschen oder was auch immer, die räumen dann erstmal ganz fein säuberlich das Zeug in den Einkaufswagen. Ja. Und du stehst da und denkst dir, kann das bitte ein bisschen schneller gehen? Ich bin vielleicht auch ein bisschen ungeduldig, ist egal. Und ja, dann werden halt die Sachen immer noch weiter schön verräumt. So. Und dann geht's ja los. Dann muss erstmal, kann man ja nicht ahnen, dass man an der Kasse einen Geldbeutel braucht. Dann muss erstmal nach dem Geldbeutel gesucht werden. Und am besten, wenn man den Geldbeutel gefunden hat, muss ja dann muss das Geld ja auch noch passend sein. Dann wird dann das Kleingeld nochmal abgezählt. Und die innere Uhr bei mir fängt an zu ticken. Der Hals fängt langsam an zu schwillen. Und ich denke mir, ich wollte doch nur die Milch. Ich wollte da keine Tagesaktion draus machen. Ja. Das regt mich zum Beispiel auch tierisch auf. Ich nenne es jetzt einfach mal Überschrift Bremser im Alltag. Das kann im Straßenverkehr sein, das kann im beruflichen sein, das kann im privaten sein, das kann im öffentlichen Raum in der Fußgängerzone sein, Leute, die irgendwie auf ihr Handy starren, die strikt auf dich zulaufen, du musst ausweichen, du musst einen Bogen machen, damit es nicht zu einer Kollision kommt. Solche Menschen kriegen ja schon überhaupt nichts mehr von der Welt mit. Also ja, am besten sind noch die Stöpsel im Kopf. Also Gott, da könnte ich kotzen bei sowas. Das ist auch so ein Riesenaufreger. Diese Leute, die nur noch, ich meine, ja, digitales Zeitalter mag ja sein, ja, aber die Leute, die nur noch auf ihr Handy glotzen, die gehen ja nicht an die frische Luft, um frische Luft zu atmen. Nein, die laufen zwar auch nur von A nach B. Weil sie es müssen. Weil sie es müssen. Auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zur Bahn. Andauernd das Ding in der Hand. Ich habe ja wirklich einmal. Entschuldigung. Es war jetzt nicht zweideutig gemeint, ja. Also ich meinte jetzt damit das Smartphone, Handy, iPod, was auch immer. Ich habe das ja wirklich mal mit einem Arbeitskollegen von mir mal getestet gehabt sogar. Wir hatten zusammen Feierabend gehabt und der ist so einer, der immer sehr gerne auf sein Smartphone schaut, was für Nachrichten oder geht auf Facebook oder was auch immer rum, ja. Und ohne, dass er es gemerkt hat, habe ich ihn gelenkt. Ich bin ja eigentlich nur neben ihm gelaufen. Ich habe ihn aber gelenkt, in welche Richtung. Und er hat es gar nicht gerafft. Wie? Ich hab ihn einfach vom Weg abgedrängt und er ist volle Kanne vor eine Laterne gelaufen. Autsch. Und das habe ich mit Absicht gemacht. Er hat zwar gelacht, ich habe gelacht, alles soweit in Ordnung. Aber ich hab ihn dann auch gesagt, Alter, krieg doch mal was von der Welt mit. Hm. Also wenn du schon löst, dann sollst du auch mal darauf achten, was um dich herum geschieht. Ja. Gib Acht auf die anderen Personen. Oder halt auch in dem Fall, gib mal ein bisschen Acht auf dich, weil das kann jetzt nicht nur oder muss jetzt nicht nur eine Laterne gewesen sein. Was ist denn, wenn das jetzt ein Auto gewesen wäre? Ups. Ja, das sind ja auch solche Punkte. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Solche Menschen verstehe ich nicht. Und ich hasse es, dass sie nur darauf gucken. Ich habe auch ein Smartphone, ich gucke auch immer oft drauf, aber wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin und ich muss jetzt mal auf mein Handy schauen, dann stelle ich mich an die Seite, bleibe stehen und stehe nicht mitten im Weg, weil der Weg ist dafür da, um von A nach B zu laufen und nicht, um dort stehen zu bleiben. Der Weg ist da, um zu laufen. Ja, das heißt ja schließlich Gehweg und nicht Stehweg. Ja. Ja, also da kann ich absolut nachvollziehen in dem Fall. Ja. Wir haben ja bald in ein paar Monaten, und du kennst mich, ja, unser Volksfest hier. Und was machen wir da gerne? Wir stehen mit unseren Freunden, die wir nicht so oft sehen, weil man trifft sich halt, man läuft sich zwangsläufig da über den Weg und dann verbringt man da einige Zeit und quatscht halt. Man hat ja auch einiges zu quatschen, wenn man sich längere Zeit nicht gesehen hat. Und dann bildet man, gerade in größeren Gruppen, so 5+ Personen, neigt man eher dazu, gerade wenn es eher eine laute Umgebung ist und das hat so ein Volksfest halt nun mal an sich, da wird gegrölt, da ist laute Musik aus den Zelten, dröhnt aus von den Fahrgeschäften und so weiter. Und dann bildet man eher so einen Kreis, in dem man steht. Also es steht keiner in der Mitte, aber man steht ringsrum. Das Einzige, was in der Mitte oft sind die Rucksäcke. Unsere Rucksäcke, die wir dort deponieren. Genau. Ja, genau. Und dann gibt es doch, das hatten wir ja im Vorgespräch schon mal kurz angedeutet, dass ich darauf hinaus will heute, da gibt es Leute, die in diesem Gewühle diesen Kreis nicht erkennen oder nicht erkennen wollen und mitten durchlaufen und am besten noch über die in der Mitte sich befindlichen Rucksäcke stolpern. Und sich dann noch beschweren, warum die da liegen. Ja. Und wenn man dann was sagt, ey Leute, könnt ihr nicht mal ausrufen? Ja. Also das war jetzt eine Demonstration dafür. Es gibt halt sehr viele Leute, die da noch nicht mal ein richtiges Wort rauskriegen, weil sie selber gar nicht gerade raffen, dass sie gerade selber einfach nur Mist gebaut haben oder einfach zu stockvoll sind, um das mal zu raffen. Also man sieht doch, auch wenn es voll ist, man erkennt überall auf diesem Volksfest praktisch diese Krüppchen. Wo bewegt sich was? Wo bewegt sich was? Wo kann ich herumlaufen? Und wir machen es ja echt geschickt. Ja, also wir gucken schon mal in die Ferne, ja, wir gucken schon mal, wir wollen von A nach B, da sind Krüppchen, da laufe ich natürlich außen rum und nicht mitten durch. Ja. Oder wenn es mal richtig eng ist, dann frage ich. Aber selbst das passiert ja noch nicht einmal. Die fragen nicht, die drängen sich einfach durch, geben keine Acht darauf, dass dort andere Leute gerade in der Gruppe sogar stehen, extra um zu zeigen, Leute, wir sind ein Grüppchen, wir haben hier in der Mitte unsere Rucksäcke liegen, die Rucksäcke oder halt auch allgemein Taschen, vielleicht auch mal Handtaschen, damit wir die im Blick haben, weil kann ja auch mal schnell was verloren gehen. Und dann quetschen die sich genau dadurch und dann meinen sie auch noch eine Fresse aufzumachen und sich zu beschweren. Und ich meine, du bist ja der Künstler da drin, dann wirklich richtig mal ein Fass aufzumachen. Also wie gesagt, du bist nicht grumpy, aber ich kann das ebenfalls sehr gut nachvollziehen, sehr gut verstehen und das kotzt mich ebenfalls an. Ich muss mal kurz hier ein Geräusch machen. Ah ja, trink mal. hat er wieder ein Tütchen leer. Ja, es ist wieder ein Tütchen leer, der Berg wird immer größer. Ja, apropos, wo wir jetzt vorhin schon mal kurz dabei waren, Klamottenkauf etc., da wollte ich auch noch was dazu sagen. Das ist ein Punkt, der mich extrem aufregt. Ich meine, wir beide haben so ein bisschen Unterschiede. Du benutzt deinen Arm, um zu checken, okay, passt mir die Hose, gut, ich gehe halt in die Kabine und probiere die Klamotten halt an. Gibt es zwei Punkte, die ich noch dazu sagen wollte. Einerseits, na klar, gibt es natürlich in dem Fall, ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich sagen kann, Frauen, die sich gerne treffen, zum Shoppen gehen und das ist dann halt in dem Fall vielleicht öfters mal Klamotten, ja, oder absolut. Schmuck oder sonst was. Absolut, welche bei Frau uns, geht nicht gerne shoppen? Bei uns Männern gibt es das aber allerdings auch. Und das ist aber natürlich oftmals auf anderen Ebenen gesehen. Wie jetzt zum Beispiel in unserem Fall, wir gehen mal gerne in irgendwelche Läden und gucken mal, können wir da vielleicht irgendwie ein neues PlayStation 4 Game kaufen oder einen Blu-ray-Film kaufen oder irgendwelche andere elektrische Geräte, die vielleicht benötigen. Vielleicht hier so Mikrofon für einen Podcast oder sonst was. Gut, wird es jetzt nicht vernünftige Dinger geben in einem Laden. Das bestellt man sich dann doch eher dann zwar online, aber da hat man schon Vergleiche. Es wird nur anders kategorisiert. Worauf ich ja jetzt noch hinaus wollte, zum Klamottenkauf, was mich tierisch aufregt, und das können vielleicht sehr viele Männer da draußen auch nachvollziehen, ist euch eigentlich mal aufgefallen, egal in was für einen Laden man da geht, wo man Klamotten kaufen kann, dass die Frauenabteilung, also grundsätzlich die Frauenabteilung und die Kinderabteilung, fast den ganzen verdammten Laden einnehmen und für Männer gibt's immer nur ein kleines Fleckchen. Findest du? Ich finde das extrem. Gerade bei uns hier in der Stadt, oder halt auch woanders, ist ja egal. Überall, wo ich schon shoppen war nach Klamotten, bin ich förmlich ausgerastet, weil ich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich persönlich diskriminierend finde, wenn ich in so einen Laden gehe und sehe nur so ein kleines Fleckchen, wo mal was für Männer ist. Ein bisschen Hemden oder was auch immer. Ne? Mhm. Klar, die Auswahl an sich ist genauso viel wie bei Frauen und Kindern. Aber halt so klein. Man hat so wenig an Auswahl oder Größen oder was auch immer hat man da. Mhm. Ich meine, ich persönlich habe sowieso da ein kleineres Problemchen. Ich habe ein etwas, ja, ich sag's jetzt einfach knallhart raus, ein größeres Ärschchen. Das heißt, bringt schon das zweite Problem zu mir. Ich kann jetzt nicht einfach in einen bekannten, namentlichen Laden reingehen in Deutschland, um da einfach hinzugehen und sagen, oh, ich will mir jetzt eine Hose kaufen. Ach, da ist eine Hose, die gefällt mir. Gut. Such mir noch die Größe raus, probiere sie an, wird gekauft. Wäre schön, wenn es so einfach wäre, ne? Ja, ist nicht. Nee. Zumindest bei mir nicht. Mhm. Bei dir, auch ersichtlich für mich, ist das auch für dich ein etwas wenigeres Problem. Ich habe halt einen etwas größeren Hintern und muss dann irgendwie ausschweifen. Ich muss dann in irgendwelche bestimmten Läden reingehen, wo dann wirklich auch was für meine Größen mit angeboten wird. Oder es bleibt mir halt wirklich nur dieser Punkt, ich muss halt online was bestellen, was dann vielleicht auch dann viel zu teuer ist. Ja? Du kannst es dann nicht anprobieren, du weißt nicht, genau, ob es passt. Ich kann es dann erst anprobieren, wenn es da ist. Dann passt es nicht oder was auch immer. Oder es gefällt dann doch nicht. Dann schickst du es wieder zurück. Und das ist natürlich auch mit Zeit und Kosten ja auch irgendwo verbunden. Ne? Und das ist halt auch volle Kanne nervig. Sei ganz ehrlich, Leute, macht doch mal in den Geschäften das gleichberechtigt, ja? Also wirklich gleichberechtigt. Nicht nur für Frauen, weil statistisch gesehen Frauen mehr Klamotten kaufen gehen und dass ihr euch dadurch das schön Geld einscheffelt, sondern auch Männer wollen vernünftig bedient werden. Und da finde ich halt einfach, dass in solchen Geschäften auch die Männerabteilung genauso groß ausfallen sollten wie die der Frauen oder der Kinder. Also das finde ich definitiv. Findest du, dass das, also diese mangelnde Auswahl in der Herrenabteilung, wenn es um Bekleidungsläden geht. Meinst du, das ist vielleicht auch der Punkt, warum wir relativ häufig, zumindest in der Vergangenheit kam das relativ häufig vor, du fragst dich ja sicherlich, worauf will er hinaus, dieses Phänomen, dass wir die gleiche Hose haben. Und ohne dass wir drüber gesprochen haben. Wir sind nicht zusammen shoppen gegangen und so weiter. Wir stellen dann irgendwann fest, oh, guck mal, ich habe die gleiche Hose. Stimmt, oder hey, die gleiche Jacke oder das gleiche Oberteil. Keine Ahnung. Ja, das haben wir sehr oft. Und vor allem, wir kaufen es noch nicht mal im gleichen Laden. Nein. Es hängt nur wirklich an der Größe. Ja. Also ich bestelle wirklich überwiegend meine Klamotten online. Ich habe da meinen Favoriten, den, wo ich halt immer bestelle. Und komischerweise, dann habe ich... Was denn A? A. Beginnst mit A. Und hört mit Zonen auf? Nein, da bestelle ich nichts, nein. Ach so. Also zumindest was Klamotten betrifft, da kaufe ich nichts. Okay. Das ist für mich persönlich, weil da viele Markenprodukte mit angeboten werden, einfach zu teuer. Also, einfach zu teuer. Also sowas wie Schuhe oder sowas, ne, bestelle ich da schon mal. Mhm. Aber ansonsten wirklich nur an Entertainment-Sachen bestelle ich da. Aber jetzt von Klamotten her habe ich da eine andere favorisierte Internetseite, die halt auch was in meinen Größen, also in großen Größen und so. Ich habe auch breite Schulter und sowas. Ich kann jetzt nicht einfach in den Laden gehen, auch wenn ich da ein Hemd finde, wo ich reinpasse, fühlt man sich gleich beengt. Ja, ganz ehrlich, nee, finde ich nicht. Das fällt, also praktisch die Größen fallen dann irgendwie anders aus. Mhm. Und ich weiß halt bei der einen Internetadresse da, wo ich immer hingehe, da kann ich bestellen, zack, das kommt. Ich, 3/4 von den Sachen, die ich dort bestellt habe, werde ich definitiv behalten. Die gefallen mir auch. Ich kann es dann auch anhand, Gott sei Dank, anhand Bilder, die dort gezeigt werden, von auch etwas korpulenteren Leuten. Ja, klar. Besser nachvollziehen könnte mir das passen, weil das macht ja, ist ja auch in der Gesellschaft überall so. Egal, wo du was bestellst, auch wenn es online ist, meistens werden dann die Klamotten immer bei den geschniegelten, knackärschigen Frauen oder muskulösen Männern oder was ich viel gezeigt, wo zwar vielleicht auch die Ware angeboten wird für etwas Leute, die korpulenter sind, ja, aber du kannst es dir dann nicht so vorstellen. Und dann kann ich zumindest aus meiner Erfahrung her sagen, da schickst du fast alles wieder zurück. Weil du willst ja vorher schon mal so gut wie es geht ein Bild machen können. Und ich finde, bei der Internetseite, wo ich halt hingehe, da sind auch korpulente Leute, die die Sachen tragen. Und da kann ich das viel besser nachvollziehen, weil ich mich damit identifizieren kann, weil ich jetzt selber korpulent bin. Ja, und ja, das finde ich, ist halt so ein Riesenproblem, Klamotten kaufen. Und jeder, der bisher mit mir mitgegangen ist, ja, also der hat dabei einen Haschmich gekriegt. Ach komm, ich kann mich noch erinnern, wo ich dich quasi beratenderweise mit eingekleidet habe für das erste Date mit deiner heutigen Frau. Ja, das lief Gott sei Dank gut. Das war reibungslos. Das war reibungslos, aber du musst auch dazu bedenken, zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht so korpulent wie heute. Ja, da hatte ich so eine ähnliche Statur wie du und da konnte ich wirklich zu dem Zeitpunkt noch in Läden reingehen, ja, wo ich wirklich keine Sorge haben musste, dass ich da jetzt nicht meine Größe finde oder sowas. Ja, aber in der Statur wie ich bin ja auch kein Adonis. Nein, klar nicht, aber, ne? Ja. Klar werden jetzt wieder viele Leute sagen, ja, Alter, dann nimm neu ab. Ja, könnte ich machen. Mache ich zum Teil auch mal ein bisschen mehr. Ja, nee, ist ja nicht nur wegen Essen. Viele, die sagen ja dann immer gleich, ja, wenn du dick bist, dann nimm doch ab. Für manche Leute ist es aber halt nicht so einfach. Ja. Manche Leute haben einfach eine bestimmte Veranlagerung und die können halt leider Gottes nicht das so abnehmen, wie sie es gerne hätten. Mhm. Ich meine, vieles bei mir ist ja jetzt nicht Fett oder sonst irgendwas, Fettgewebe. Ich habe halt auch viel schwer, man sagt immer schwere Knochen. Mhm. Ja, für mich ist es nicht schwere Knochen. Ich habe halt auch viel Muskelgewebe, wenn man so sagen kann. Und Samenstränge. Ja komm, ich will es ein bisschen auflockern. Wir sind hier gerade so, wir rutschen hier in so eine dunkle Ecke gerade. Ja, sorry. Und jetzt willst du die erotische Ecke. Ja, naja, gut. Dunkel. Lass mal das so hingestellt. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt konnte ich halt noch anderweitig Klamotten kaufen, was jetzt heutzutage nicht geht. Und wie gesagt, wenn sich jetzt Leute aufregen, ja, dann nimm doch ab. Ich bin mein eigener Herr, ich mache das, was ich will und das, was ich kann. Und wenn ich weiß, mein Arsch will nicht mehr dünner werden, dann ist es so. Ja? Ja, wie gesagt, das sind halt solche Sachen, die mich halt wirklich sehr, sehr aufregen in solchen Klamottenläden. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal mit einwirken lassen, weil es mich einfach beschäftigt. Und auch meine Frau, wenn die mit mir shoppen geht, und das war jetzt innerhalb der letzten 2 Wochen auch schon gewesen, ich habe Schuhe gekauft, Klamotten gekauft. Komischerweise war sie diejenige, weil du das ja vorhin auch angesprochen hast, die gesagt hat, einkaufen ist mit dir so schwer. Ich gehe in den Laden, ich weiß, was ich will, ich hol's und dann gehe ich wieder raus. Ich bin dann dagegen, also wenn ich wirklich in so einen Laden gehe wegen Klamotten kaufen, bin ich genau das, was du vorhin beschrieben hast, wie viele oder manche Frauen halt auch sind, die gehen dann shoppen und gucken und das und jenes. Und dann sage ich ganz ehrlich, ja, aber ich will einfach das Richtige haben. Ist es aber dann eher notgedrungen. Du bist ja nicht wählerisch, sondern du bist zwangsläufig wählerisch, weil nicht alles passt auf deinem Leib. Ja, und das ist halt einfach. So, jetzt hole ich uns beide mal wieder hoch. Ich habe eine Überraschung. Ach, jetzt habe ich das Wort schon wieder gesagt. Da hast du dich ja letztens schon beschwert. Hast du jetzt gerade wieder richtig gesagt. Richtig. So. Ich habe eine Überraschung. Ja, Ü-Ei, oder was? Nee, ja, ist schon ein bisschen süß wie eine Schokolade. Also die Stimme. Okay. Wir haben noch dieses fantastische Intro. Ja, haben wir. Da spricht doch eine Dame. Mhm. So ganz nett. Mhm. Und die hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Oh, cool. Ja? Da erzählt sie uns ein bisschen was über Dinge, die sie so aufregen. Ah, passt ja perfekt. Wollen wir mal reinhören? Hören wir mal rein. Hier ist die Podcast-Stimme. Hallo ihr Lieben, hier spricht die Podcast-Intro-Stimme. Was mich im Alltag so richtig aufregt, sind Menschen, die auf niemanden Rücksicht nehmen und sich respektlos verhalten. Bestes Beispiel im Einzelhandel. Also so Modegeschäfte oder Schuhgeschäfte, egal wo. Es wird einfach alles aus den Regalen genommen und probiert. Und wenn sie es doch nicht kaufen möchten, wird es irgendwo hingelegt, am besten noch stapelweise. Und die Verkäufer, die dort arbeiten, müssen alles wieder wegräumen. Anstatt die einfach mal fragen, ja, wo kommt das hin? Oder Bescheid sagen, ja, hier, ich habe da mal was stehen lassen. Wäre nett, wenn sie das wegräumen, weil ich weiß nicht mehr, wo es hingehört. Echt, nee, machen die nicht. Lassen einfach alles liegen und dann am besten noch alles durcheinander. Nee, da frage ich mich ernsthaft, ob es bei denen zu Hause genauso aussieht. Was mich noch aufregt, sind Schleicher im Straßenverkehr. Boah, da platzt mir manchmal echt der Kragen, ne? Es sind 100 erlaubt und es wird 70 gefahren. Wieso? Wieso macht ihr das? Treibt ihr euch nicht, schneller zu fahren oder wollt ihr beim Fahren gemalt, anstatt geblitzt zu werden? Also, ehrlich, ich verstehe es nicht. Es sind ja noch nicht mal ältere Leute. Das sind ja auch jüngere Leute. Ich weiß nicht, ehrlich. Gas. Ihr wisst, wo das Gas ist. Ihr habt einen Führerschein gemacht. Also fahrt, wenn 100 ist 100 und nicht 70. Echt, ich verstehe es einfach nicht. Und das Beste ist, wenn dann hier ein Ort kommt, wo 50 sind, da fahren sie dann 60. Also irgendwo fehlt's, ne? Eine letzte Sache, die mich aufregt, sind Wildparker. Es wird einfach irgendwo geparkt, wo es nicht erlaubt ist. Nur weil einige zu faul sind, ein paar Meter zu laufen. Am besten wird man selbst noch zugeparkt. Könnt ihr euch nicht einfach einen Parkplatz suchen, auf dem ihr stehen dürft? Und dann wird man manchmal noch dumm angeguckt, wenn man auf seinen eigenen gemieteten Parkplatz fahren möchte. Also, verstehe ich einfach nicht. Naja, was will man machen, ne? Also gegen die Dummheit anderer, da kann man manchmal nichts tun. Naja, vielleicht kennt ihr es ja. Ich reg mich auf jeden Fall sehr drüber auf. Tschüss! Ja, das sind Situationen, die ich bis auf den Parkplatz nachvollziehen kann. Ich habe ja eine Tiefgarage, ja. Ich habe ja den Luxus, du hast ja eine Garage und einen freien Schnellplatz. Ja, man parkt ja nicht immer in der Garage, man ist ja auch mal selber unterwegs. Ja. Aber ich kann da auch noch was ausschmücken, auch ein Punkt, der mir so oft passiert. Egal, ob das an der Arbeit ist oder in der Stadt, Parkhaus, Parkplatz, vollkommen Wurst. Mhm. Menschen, die nicht richtig einparken können. Oh ja. Oh, sag mal, Leute, was sind da so schwer dran? Links ist eine Linie, rechts ist eine Linie. Fahrt bitte richtig in die Parklücken. Mhm. Da könnte ich so kotzen, wenn das halbe Auto zu weit links oder zu weit rechts steht und blockiert damit zwei Parkplätze. Mhm. Ich meine, wenn jetzt das Auto ein Panzer wäre, sorry, ja klar, dann kann man daran nichts ändern, dann musst du halt zwei Parkplätze besetzen. Aber das, ich habe das ohne Mist schon mal gesehen mit einem Smart, verdammte Scheiße, mit einem Smart. Den kannst du ja wohl locker in so eine Parkbuchter ja, einlocken. Oder welche, die meinen, jo, ich stelle mich jetzt einfach hier irgendwie rein und dann steht der total quer. Mhm. Der steht total quer da drinnen. Du kannst nicht daneben parken, weil du Angst haben musst, wenn der Vogel dann kommt und dann ausparken will, dass er dir dein Auto zerschrammt. Ja, und im besten Falle kommst du zu deinem Auto zurück, hast einen Schramm am Auto und der ist weg. Ja, weil genau so, wie das Auto ja dann schon so schräg steht, schätze ich auch ganz ehrlich gesagt die Person dann auch ein. Dass die dann einfach, ach, ja, interessiert mich nicht, fahr ich weiter. Naja. Da könnte ich kotzen. Was wirklich? Wut. Ja, da habe ich echt ein bisschen Wut bei sowas. Pannen im Alltag, hast du schon mal irgendwo mit deinem Auto irgendwo angetotzt? Nee, ne? Bist unfallfrei bis jetzt, ne? Nee, also unfallfrei jetzt im Allgemeinen, ja? Leider Gottes, nein. Echt? Aber jetzt beim Ausparken oder sowas ist mir noch nie was passiert. Warum weiß ich davon nichts? Eigentlich ist mir neu. Hab ich das nie erzählt oder nein. Was? Oh mein Gott. Du weißt ja, in der Zimmer. Ja, das ist eigentlich wirklich eine Dusselei. Ich habe noch nicht so lange meinen Führerschein gehabt und bin in der 30er-Zone gefahren, wo eine Rechtskurve kam. Ich habe die mit leichtem Schwung genommen. Was ist denn leichter Schwung? Über 30? belassen wir es mal bei leichten Schwung. Ja, okay. auf jeden Fall, ich habe die, ja, die Rechtskurve, bin ich halt gefahren und vor mir war ein Auto, das dann abgebremst hat und ich war halt von vornherein auch ein bisschen zu dicht an diesem Fahrzeug dran, konnte nicht mehr so schnell bremsen und dann bin ich dem hinten drauf gefahren. Das Ding war, ich war auch noch in der Probezeit. Ja, das ja obendrein noch. Brauchte das Auto aber für meine Ausbildungsstätte damals. Ja, damit du von A nach B kommst. Ja, ja. Ich meine, es wäre zwar anders auch möglich gewesen. Ja. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Aber es war einfach zum Kotzen. Ich meine, der Typ, okay, dann klar, da ist man ein bisschen pisst, ne? Wenn jemand hinten drauf fährt. Aber trotzdem konnte ich dann mich ein bisschen rausreden, also dass der jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Polizei und Versicherung. Mhm. Ich sage, können wir das irgendwie anders klären? Also bitte, ich habe da keinen Bock, dass ich jetzt dann Führerschein weg und ich brauche wegen Arbeit und bla. Ich finde, der hat das dann auch sehr gekonnt ausgenutzt. Er hat dann gemerkt, oh, hier Fahranfänger, den kann ich schön in der Nase herumführen. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Ich fahre mal in meine Werkstatt des Vertrauens, der soll sich das mal angucken. Ich sagte dann Kostenvoranschlag, was das kostet und dann gibst du mir halt das Geld zu. Dann habe ich gesagt, ja gut, was wird das kosten? Ein paar Hunderter vielleicht, weil da war nichts dran. Es war nur ein leichter Lackschaden. Also wird wohl die Stoßstange lackiert worden sein. Und was hast du im Endeffekt bezahlt? Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich weiß, es ist schon so lange her. Ich habe das Gott sei Dank verdrängt. Aber ich habe den dann auch dann gesagt gehabt, nachdem ich den dann nochmal getroffen habe, den gesagt, sorry, also ich kann dir das Geld zwar geben, aber leider nicht mit, auf einen Schlag, ja, weil ich bin in der Ausbildung, ich habe kaum Kohle und du kriegst das Geld in 3 Raten oder 2 Raten habe ich, glaube ich, so gemacht. Okay. Und ja, dann war das halt damit gegessen, aber ich glaube, es war einfach wirklich viel zu viel. Also für eine Stoßstange lackieren, klar muss die komplett abmontiert und lackiert werden, auch wenn da jetzt nur eine kleine Stelle da ist. Also es war kein Bruch, kein gar nichts. Selbst bei meinem Auto war nix. Mhm. Ja, ich bin damals einen Golf 2 gefahren, den habe ich mir auch noch obendrein mit meinem Bruder geteilt. Das war ja so im Grunde eigentlich das Auto von meinem Bruder. Den habe ich das lange Zeit nicht erzählt. Lange, lange Zeit. Also nachdem das Auto dann verschrottet wurde, da habe ich es natürlich dann erzählt, weil da ist ja der Tropf sowieso gelutscht. Ja, aber meines Erachtens hat er mich über den Tisch gezogen. Der wollte einfach ein bisschen mehr rausschlagen. Mhm. Ja. Aber ich habe es einfach über mich ergehen lassen und habe mir gedacht, okay, ich bin auch irgendwo selber dran schuld, ne? Fahranfänger. Mhm. Man ist halt einfach noch unsicher, man schätzt das wirklich sehr schwer ein. Mhm. Ne? Gerade als Fahranfänger, man denkt, man kann gleich alles. Ja? Ja, klar. Und dann passiert einem so eine Dusselei. Ja. Super. Hat mich zwar tierisch angekotzt, aber verständlicherweise. War wahrscheinlich auch dein erstes Auto, ne? Du hast ja gesagt, du hast den Führerschein nicht so lange gehabt. Ja, also eigentlich war das, wie gesagt, das Auto von meinem Bruder. Also. Dadurch, dass mein Bruder zu seinem Arbeitsplatz laufen konnte und ich es aber brauchte für die Arbeit und habe es halt auch mal dafür frei und auch mal in der Freizeit hin und wieder. Ich musste mir halt einfach nur teilen mit meinem Bruder. Und ja, und da hatte ich halt mal das Auto gehabt und dann wollte ich halt mal, ja, wie man es halt so damals getan hat, ein bisschen cruisen und ja, dann ist genau so ein Mist passiert. Okay. Ja. Dödel. Das, ja, Dödel. Ja, das ist eine Dödelei. Das bringt uns ja direkt zu dem Punkt 2, den wir heute besprechen. Ich neige zur Überleitung, ne? Du neigst zur Überleitung? Ist auch nicht verkehrt. Nein. Dödeleien. Also, es gibt bei mir ja, so Tage, da ist alles in Ordnung. Dann gibt es so Tage, da passiert mal was. Negatives, da fällt mir mal ein Becher aus der Hand. Oh, guter Witz übrigens. Fällt jemand ein Becher aus der Hand? Zum Kühlschrank. Mhm. War nicht mehr haltbar. Ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall, ne, da fällt mir halt mal irgendwas aus der Hand. Mhm. Da stelle ich mich irgendwie schusselig an hier im Haushalt oder so. Da fällt irgendwas, da geht irgendwas zu Bruch. Und dann gibt es Kategorie 3, da ist der ganze Tag im Arsch. Da ist komplett voll mit Dödeleien. Das fängt morgens früh schon an. Ja, das kennt man aber. Ich stehe auf, ich steige in die Adiletten, dann bleibe ich mit der Adilette irgendwo hängen, dann gehe ich ins Bad, dann möchte ich den Klodeckel hochmachen, dann fällt mir der Klodeckel runter, dass es einen Schlag tut, die Lebensgefährtin wird wahrscheinlich wach, die ich ja eigentlich noch, ne, da versuchst du dich aus dem Schlafzimmer zu schleichen, ne? Ja. Da sind wir wieder beim Punkt, ich bin bedacht darauf, dass etwas nicht passiert und dann passiert es erst recht. Richtig. Ja. Und dann bin ich im Bad, der Klodeckel fällt runter, es macht einen Höllenlärm. So, dann mache ich halt eben, was man so auf der Toilette macht. Warum ich jetzt hier klatsche, weiß ich auch nicht. Was? Bin schon wieder gegen das Mikrofon gekommen. Beinahe. Warum sagst du es mir? Er gestikuliert hier rum, das sieht doch keiner. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ja, ich habe hier schon wieder hier dieses Geräusch gemacht. Ja, warum denn nicht? Es ist eine Dödelfolge. Es ist einfach, Pat ist heute in Dödelmodus komplett reingekommen, weil er sich mit diesem Thema beschäftigt. Der ganze Tag war dödelfrei. Nur jetzt fängt's an. Ja. Aber schon nach 12, der nächste Tag hat ja angefangen. Aber das ist ein Dödel wahrscheinlich. Naja. Ja, und dann stehst du halt im Bad, möchtest dir deine Zahnbürste aus dem Zahnputzbecher nehmen und dann fällt dir natürlich der Zahnputzbecher runter mit einem Höllenlärm, die Zahnpasta versenkt in dem Schwenkdeckel-Mülleimer. Absolute Ziellandung, gell? Ja, dann fällt noch der zweite Zahnputzbecher von der Lebensgefährtin mit runter, es ist ein Höllenlärm. Irgendwann kommt die Lebensgefährtin rein, was ist denn hier los? Ja, läuft, ne? Ja, und zum Schluss steht das Haus nicht mehr. Gefühlt, meine ich jetzt. Gefühlt, ja. Und das zieht sich durch den kompletten Tag. Es fängt morgens an, es geht über den Mittag und bis zum Abend. Und vor allen Dingen, irgendwann registrierst du ja, okay, hier könnte sich ein Tag der Dödelei anbahnen und dann bin ich wieder in diesem Modus, dass ich halt eben drauf aufpasse, okay, ich versuche jetzt ganz bedacht, was möchte ich jetzt machen, welcher Handgriff, der Handgriff muss sitzen, dieser Schritt muss passen und genau dann passiert eins nach dem anderen. Wenn ich etwas richtig machen will, dann ist die Gefahr groß, dass es falsch läuft. Ja, das kenne ich auch. Oh. Ich weiß nicht, wir haben heute Themen, wir regen uns nur auf, aber ja, es gehört halt nun mal einfach dazu. Es ist eine Dödel-Aufreger-Folge, machen wir uns nichts vor. Ja, es ist einfach so. Also, während du jetzt geredet hast, sind mir natürlich auch ein paar Sachen eingefallen, die mir immer wieder passieren. Weil manche Sachen, die irgendwie verdrängen, habe ich das Gefühl. Ne? Mhm. Aber die passieren immer wieder. Und das ist bei mir zum Beispiel, ich meine Frau, wir haben jetzt seit 6 Jahren eine neue Couch. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich glaube, es wissen mehrere, was jetzt gleich kommt. Es gibt immer diese eine besagte Stelle. Ich meine, ich habe ja meinen festen Platz auf dieser Couch. Das heißt, ich habe also auch immer den gleichen Weg zur Couch. Und diese führt an einem bestimmten Couchfuß, so nenne ich es jetzt mal, vorbei. Der zieht dich an. Und ich, wie eben schon gesagt, das Wort Dödel, also ich Dödel, rammelt immer wieder mit dem gleichen Fuß vor dieses elendige Bein. Es zieht dich an wie so ein Industriemagnet, ja. Mit voller Kraft. Ah, also da könnte ich wirklich kotzen. Und das Ding ist, es ist jetzt schon einmal richtig schlimm gewesen. Einmal bin ich da so dermaßen vorgerammelt, dass wir ins Krankenhaus fahren mussten. Das war unter der Woche. Ich habe mir dann gedacht, oh scheiße, ich muss ja morgen arbeiten. Und ja. Oh, verdammt. Und, ja, das weiß ich noch. Und ich konnte nicht mehr richtig laufen. Mhm. Und das war ins Krankenhaus. Ja, und dann hatte ich dann eine Stauchung und Prellung im Fuß gehabt. Und vor allem, das Ding ist, wenn ich immer gegen diesen Fuß gerammelt bin, war es immer der kleine Zeh. Mhm. Ja, und gerade beim kleinen Zeh, man kennt's. Selbst wenn man den sich bricht, dann kann man da nichts machen. Das Ding schwellt an. Es wird grün, es wird blau und weiß ich nicht alles. Ja, du verziehst schon dein Gesicht. Du kannst solche Sachen nicht so richtig hören. Ja, wie gesagt, es war einmal so schlimm, habe ich mir das Ding so dermaßen zerfetzt. Also, es hat so weh getan. Es hat so weh getan. Und das passiert noch heute immer. Ich bin auch noch, wie du ja auch gesagt hast, weißt du, man ist ja dann bedacht, man ist ja auch vorsichtig. Mhm. Und ich ebenfalls, aber trotzdem rammel ich immer davor. Und ich frage mich dann, ich lasse mich dann auf die Couch fallen und dann da kommt schon dieser Zorn raus. Es ist schon wieder dieser Scheiß. Ich säg dich gleich ab. Beruhige dich. Ja, so, da kriegt man eine richtige Wut. Und genau so eine Situation habe ich wiederum nur am anderen Ende meines Körpers, nämlich ganz oben an meinem Kopf. Ja, du lachst. Ich weiß aber auch nicht, warum das immer so ist. Ja, komischerweise immer, ja nicht, gut, nicht immer, wenn ich in mein Auto einsteige, aber so oft steige ich in mein Auto ein, ich betone mein Auto. Bernd und seine Reisschüssel. Ja. Und hau mir jedes Mal den Kopf an. Bei anderen Autos, egal, das kann eine kleine Knetsche sein, das kann smart sein, das kann was ich was sein. Im Türrahmen. Im Türrahmen oder, oben, ja, genau. Oder manchmal hier an der Sonnenblende, weil da habe ich nämlich so eine Freisprechgerät hängen. Der Gerät. Und genau da haue ich mir immer den Kopf an. Immer wieder da. Aber egal, ob ich in dein Auto einsteige oder das Auto von deiner Freundin. Das Auto von deiner Freundin ist genau das gleiche Modell, ja. Nur in einer anderen Farbe. Da haue ich mir nie in den Kopf an. Ja gut, es ist ein bisschen getunt, optisch, ja. Ne, aber es ist die Karosserie. Es ist genau das gleiche Fahrzeug, ja. Und da haue ich mir zum Beispiel nie in den Kopf an. Mhm. Bei deinem Auto auch nicht. Und mein Zweitwagen daheim auch nicht. Auto von meinen Eltern auch nicht. Das Auto von meinem Bruder auch nicht. Ja, verdammt nochmal, was ist denn los? Und dann immer bei dem Auto. Was ist denn da los? Ja, da glaubt man echt, sag mal, wirst du langsam verrückt? Ziehst du mit deinem Schädel danach oder was? Weißt du, so kommt mir das manchmal vor. Nö, das Auto ist gegen dich. Das Auto ist, ja, nee. Also nicht über mein Auto, mein Freund. Mein Auto liebe ich. Aber ja, ich weiß schon, was du mit aussagen wolltest. Ja, ich weiß auch. Wenn du in so einer Situation bist, dass du dir mal wieder den Schädel angehauen hast, hast du dann kurze Zeit dein Auto oder hast du dich selbst, dass es dir wieder passiert? Ich hasse mich irgendwie selbst. Du hast nicht dein Auto, nein, sondern dich. Nee, ich hasse mich, weil ich rammel ja dagegen, nicht das Auto. Das Auto kommt dann nicht auf mich zu und rammelt mir. Komm jetzt rein ins Auto, ich rammel dir meinen Türrahmen gegen den Kopf. Bist du sicher? Ja, ich habe einen Transformers, genau. Der lebt. Nein. Ja, aber das kann doch kein Zufall sein. Jetzt mal ganz im Ernst. Diese ganzen Dinge, die wir jetzt so ein bisschen aufgedröselt haben, ja, du bist bedacht, dass nichts passiert, ja, dann passiert's. Dinge, die sich wiederholen, wo du dir immer wieder denkst, boah, nicht schon wieder, beim nächsten Mal, das passiert mir nicht nochmal. Und dann passiert's halt eben nochmal. Warum? Das hab ich mir auch gefragt. Also ganz ehrlich, ich habe mich auch gefragt, warum? Und ich glaube, da stellt sich einfach jeder diese Frage. Mhm. Aber die wenigen wissen wirklich eine Antwort drauf. Mhm. Ich habe da mal was recherchiert, mal rausgelesen. Vielleicht ist dieser Begriff auch ein bisschen bekannt. Es nennt sich nämlich Murphys Gesetz. Mhm. Und das hat unter anderem genau damit zu tun, mit solchen Dödeleien. Hauptsächlich mit solchen Dödeleien. Natürlich auch solche Alltagsprobleme, wenn jemand im Weg steht. Aber das eher zum kleineren Teil. Zum größeren Teil wirklich diese Dödeleien, die immer wieder passieren. Ich meine, man kennt ja diesen Klassiker, oh, ich mache mir jetzt ein Toastbrot, schmier mal schön Nutella drauf und dann fällt es vom Teller und dann fällt es genau auf die Nutella-Seite auf den Boden auf. Mhm. Das ist zum Beispiel das Paradebeispiel zu Murphys Gesetz. Murphys Gesetz hat auch eine Lebensweisheit, die heißt, alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Mhm. Und das ist wortwörtlich so gemeint und das passiert wirklich auch. Oh. Was war denn das? Breaking News. Ich habe gerade eine Sprachnachricht bekommen von unserer Podcast-Intro-Stimme. Ah, okay. Vergesst deine Worte nicht? Nein, klar. Drei. Hier spricht mal wieder die Podcast-Intro-Stimme. Also mir passieren ja im Alltag so einige Dödeleien. Mal mehr, mal weniger. Aber momentan passiert mir da eine Sache sehr häufig. Also ich bleibe die letzte Zeit öfter mal an unserem Wohnzimmerglastisch hängen. Nur zur Info, der ist oval, also hat keine Ecken und Kanten. Aber immer wenn ich vom Sofa mal aufstehen möchte, bleibe ich mit meinem Knie oder meiner Kniekehle hängen an dem Glastisch. Und das tut so sehr weh, als würdet ihr euren Zeh an der Bettkante stoßen oder an Türrahmen oder wie auch immer. Also das tut echt höllisch weh. Aber statt den Tisch einfach mal wegzustellen, nein, der muss da stehen bleiben, weil sonst steht er einfach zu weit weg. Und das ist dann halt schon doof, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber mir passiert das sehr oft. Also muss ich halt immer in Zukunft ein bisschen mehr aufpassen oder am besten außenrum Schaumstoff dran kleben, dann tut's auch nicht mehr so weh. Aber naja, es wird mir wahrscheinlich noch öfter passieren in Zukunft. Was will man machen, ne? Ja, das war eigentlich meine größte Dödelei, die mir momentan sehr häufig passiert. Tschüss! Engelsgleich diese Stimme, oder? Muss man einfach auch mal sagen, das ist auch unser Podcast. Engel. Ne? Das kann man so sagen. Das stimmt. Man möchte sie direkt in den Arm nehmen und knuddeln. Und diesen Tisch vermopsen. Und komplett in Schaumstoff packen. Oder? Ja, das stimmt. Es hat ja jetzt auch sehr gut gepasst. Aber wir sind nicht allein, ne? Nein, wir sind nicht allein. Also es betrifft nicht nur dich, mich und unser Podcast-Engelchen. Und dieses Murphys-Gesetz oder dieses Gesetz des Murphys, wie nennt man das? Das Murphys-Gesetz einfach nur. Ja, Nennt man Murphys Gesetz. Alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Hm. Und das spiegelt halt das, was jetzt gerade unser Engelchen gesagt hat, ja, sehr gut wieder, muss ich dazu sagen. Ne? Also, wie es jetzt genau entstanden ist, habe ich jetzt leider nicht herausgefunden, weil Murphy ist der Name von demjenigen natürlich, der oder der das entdeckt hat, beziehungsweise der diese Lebensweisheit daraus erschaffen hat, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also da gibt es, wie gesagt, viele verschiedene Punkte, die da ja passieren können, wie eben mein Beispiel, was ich schon gesagt hatte, mit diesem beschmierten Toastbrot, was dann natürlich genau dann auf diese beschmierte Seite dann genau auf den Boden fällt. Das sind nur einige der zu viele Punkte. Ich glaube, du hast ja auch noch ein paar recherchiert. Ja, also wie du schon sagtest, nach Murphys Gesetz geht, also das ist das erste Gesetz wohl, geht alles schief, wie du schon sagtest, was schief gehen kann. Genau. Nur dann, wenn du es zeigen willst, dass etwas schief geht, dann passiert es nicht. Genau. Ne? Ja. Das ist, könnte man da vom Vorführeffekt reden? Irgendwie wenn schon. Wenn man etwas demonstrieren will, dann tritt es nicht ein. Nur dann, wenn du es nicht willst, dann passiert es. Ja, das passt eigentlich schon sehr gut, ja. Oder hier sehe ich jetzt hier gerade die, im Alltag, jetzt im Supermarkt waren wir eben, die andere Schlange kommt stets schneller voran als die, wo du dran stehst. Wo du dran stehst, genau. Das ist aber wirklich so, das passiert so oft. Ich meine, ich habe ja auch im Vorfeld, wie gesagt, ein bisschen was gelesen über Murphys Gesetz und da waren halt auch ein paar Beispiele dabei, wo ich immer gesagt habe, ey, das passt wie die Faust aufs Auge. Mhm. Das passt wie die Faust aufs Auge, das passiert mir so oft. Oder auch anderen, oder ich musste schmunzeln und dann lachen da eigentlich darüber. Ne? Da denke ich, ey, wow, ist der Hammer, wie viel das wirklich, diese Lebensweisheit, wie viel die wirklich aussagt, beziehungsweise wie gut die eigentlich richtig liegt. Und das passiert mir, sehe ich jetzt hier gerade, das passiert mir relativ häufig im Store. Ich kaufe ein Spiel und dann gucke ich irgendwann mal wieder rein, nach nur ein paar Tagen, und dann ist mal wieder irgendein Sale. Ja, genau. 20, 25 oder mehr Prozent. Ja, das ist mir auch schon bei vielerlei Sachen passiert. Egal, ob ich Klamotten gekauft habe oder auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, im Store irgendwie ein Game gekauft oder auch halt im Laden irgendwie ein Game gekauft. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe dir ja erzählt gehabt, vor ein paar Tagen habe ich ja jetzt was bestellt gehabt. Mhm. Ich habe ja meine eigene Männerhöhle. Mhm. Und da ist eine Couch, die ich von meiner lieben Schwägerin mal bekommen habe. In the Man Cave. In the Man Cave, genau. Ja, praktisch ein Sofa, das ich übernommen habe von meiner lieben Schwägerin. Mhm. Und ja, leider Gottes ist die Couch jetzt langsam durch. Also hat die Jahre rum. Kann ich nur bestätigen. Ist wirklich, ja, das stimmt, du hast ja auch schon drauf gepennt. Ja, nicht nur das. Das was denn sonst noch? Das, Nein. Wir saßen ja beide schon oft drauf. Wir haben in meiner Man Cave schon viele Games gezockt gehabt. Und ja, die hat halt jetzt auch einfach ihre Jahre durch. Und da habe ich gesagt, oh, ich will jetzt auch mal was anderes. Meine Frau hat sich sowieso schon beschwert, warum ich des Öfteren in meiner Man Cave eingeschlafen bin und anstatt ins Bett zu kommen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, jetzt ist Schluss. Die Couch kommt weg. Ich bestelle mir jetzt einen Kinosessel. Genau, oder um genau zu sein, ein Zweisitzer-Kinosessel, damit der gute Pet, wenn er mal bei mir ist, auch ein schönes Plätzchen hat. Mein Arsch und feiert jetzt schon Kirmes. Ne? Freu dich mal. Es dauert nur noch ein oder zwei Wochen. Ich hoffe natürlich schneller. Ich will das Ding jetzt unbedingt bei mir daheim in der Man Cave. In der Man Cave. Möchte es jetzt unbedingt bald mal stehen haben. In der Tat. In der Tat, genau. Oh Gott. Hat schon wieder Sprüche rausgerissen. Ich mach mal nichts. Naja, auf jeden Fall. Klar habe ich erstmal schön recherchiert, was ich mir für so einen Kinosessel oder Zweisitzer dafür praktisch hole. Für den Man Cave. Auf jeden Fall hab ich recherchiert, nicht nur, was ich mir für einen holen möchte, also von welcher Marke oder welches Material es sein soll oder sonst was, natürlich auch vom Preis her. Und diesen Sessel, den ich jetzt dort rausgefunden habe, den ich mir letztendlich auch bestellt habe, den habe ich auf verschiedenen Seiten gefunden. Und Ja, umso mehr Seiten ich gefunden habe, wo dieser Artikel angeboten wurde, war natürlich der Preis immer günstiger. Mhm. Ne? Also Originalpreis waren wohl mal genau 999 Euro. Alter. Jo. Für zwei Und jetzt habe ich letztendlich diese Kinosessel bestellt für 557 Euro. Alter, was ja immer noch ein Haufen Kohle ist. Was können die? Haben die Richtig. WLAN? Können die denn Bier holen? Eigentlich nichts. Also es sind wirklich einfach nur zwei schöne, gemütliche Sessel. Die hängen aneinander, haben in der Mitte sind die verbunden mit einer Ablage, wo man wirklich Sachen ablegen kann. Haben zwei Fächer, wo man zum Beispiel Getränkflaschen reinstellen kann. Oh. Die eine Fläche kann man noch aufmachen, da hat man Stauraum, da können wir zum Beispiel Knabberzeug verstecken. Und mit was für einem Gesichtsausdruck du das gerade gesagt hast. Ja, also ich bin jetzt praktisch so ein kleiner Junge. Ich freue mich auf mein Geschenk. So ein Mini-Kühlschrank weg, geil. Der kommt noch. Ganz also ehrlich, definitiv, so eine definitiv, dieser kommt noch. Den werde ich mir auch noch anschaffen. Nee, auf jeden Fall, man kann natürlich auch das Klassische mit, man kann dort drin sitzen, man kann sich auch reinlegen. Mhm. Ne? Also die haben ja auch so ein Fußende, das dann hochgeht, dass man richtig schön drinnen liegt. Richtig zum Chillen, aber nicht zum Schlafen, mein Freund. Ne? Das soll nämlich auch dazu dienen, damit ich nicht dort drinnen einschlafe und dann unten in meiner Man Cave. In der Man. Praktisch übernachte, sondern dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film geguckt habe und bin fertig oder habe gezockt und ja, sag jetzt ist Zeit ins Bett zu gehen, damit ich dann auch ins Bett gehe. Dazu soll es unter anderem auch dienen. Aber worauf ich hinaus wollte ist, jetzt habe ich zwar diese für 557 Euro ergattern können, was ja im Gegensatz zu dem Originalpreis von 999 Euro schon, ja, ist ja fast die Hälfte, ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher und da setzt hundertprozentig dieses Murphy-Gesetz wieder rein, werde ich nach ein paar Wochen oder was auch immer einen, entweder denselben noch günstiger irgendwo finden oder er wird mir sogar vielleicht angeboten, oder halt einen anderen Sessel, ne, Zweisitzersessel, der dann halt noch günstiger ist, aber kann mehr. Weil zum Beispiel jetzt, den ich gekauft habe, der kann also jetzt nicht mit Knopfdruck zum Beispiel die Liegeposition einnehmen. Das macht man dann halt dann selber. Das wollte ich auch so. Ich wollte jetzt nicht nur, keine Ahnung, irgendwie Knöpfe da und was ich was, Massage und so ein Quatsch. Aber ich könnte mir genau vorstellen, dass sowas von kommt, genau für den Preis, für die ich jetzt praktisch die Sessel gekauft habe, nur halt mit mehr Ausstattung. Integrierter und das ist dann Kühlschrank. Zum Beispiel. Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass genau sowas passiert und das ist dann auch wieder praktisch Murphys Gesetz in dem Sinne. Und warum ich das jetzt sage, ist einfach nur der Hintergrund, weil ich genau weiß, dass das passieren wird, weil das bisher so gut wie bei allem war, was ich vorher gekauft habe. Da war es auf einmal in irgendeinem Sale, so wie du es eben im Store beschrieben hast oder ich jetzt gerade mit dem Sessel oder wenn ich mir mal ein neues Handy gekauft habe, dann auf einmal ein paar Wochen später, bupp, gab es irgendwie ein anderes Angebot, wo ich sage, oh toll, da hätte ich jetzt nochmal ein Hundi, also ein Hunderter praktisch einsparen können. Das ist halt so ein, das sind jetzt so Beispiele und ich bin mir ziemlich sicher, dass mit dem Sessel passiert. Wenn es passiert, gibt es hier im Podcast ein Update. Was ich hier gerade hier gefunden habe. Hm? Um etwas sauber zu machen, muss etwas anderes dreckig werden. In der Lappe. Ja, pass auf. Aber du kannst alles dreckig machen, ohne etwas sauber zu bekommen. Das ist auch richtig. Schönheit ist nur oberflächlich, aber Hässlichkeit geht durch und durch. Okay. Okay. Die andere Schlange kommt stets schneller voran. Mhm. Ja. Ja. Die zweite Kasse im Supermarkt wird erst dann aufgemacht, wenn sie lange angestanden haben und nun Vorletzter in der Schlange sind. Ja. Ja, das passiert aber sehr oft. Das stimmt allerdings. Es regnet immer dann, wenn sie ihren Wagen frisch gewaschen haben. Ja, oder hier, Zahnschmerzen treten immer Samstag Nacht auf. Das war mit meiner Mittelohrentzündung so im März. Ja. Das ist an einem Samstagabend aufgetreten. Das ist aber wirklich wahr. Also solche Sachen passieren immer genau dann, wenn man sie am wenigsten braucht. Ne? Das ist so. Also da kann man sich wirklich tierisch drüber aufregen eigentlich. Aber andererseits, man schmunzelt auch wiederum. Ne? Man schmunzelt wiederum, wenn man dann das liest und sagt, ja, das ist mir wirklich immer passiert, aber ich habe es bisher noch nie so wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Wenn ihr den Podcast hört, macht euch mal Gedanken, überlegt mal, was passiert euch denn immer mal? Ich wette, euch werden Sachen auffallen, die immer wieder passieren, aber die ihr bisher noch nie so richtig wahrgenommen habt? Ohne Schule gäbe es keine Ferien. Ebenfalls richtig, ja. Stimmt. No? In den Augen der Schüler spiegelt sich stets der gestrige Fernsehabend. Lehrer gehen genauso ungern in die Schule wie Schüler. Ja gut, auf der Lehrerseite war ich ja Gott sei Dank nie, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Boah, ganz ehrlich, in der heutigen Zeit Lehrer sein, auch schwierig. Oh ja. Ich glaube, so Grundschule geht wahrscheinlich noch so. Ja, das ist alles noch ein bisschen lockerer, würde ich jetzt mal sagen. Und dann so die ab der Gesamtschule so hier, boah, wenn die kleinen Racker dann so langsam erwachsen werden. Ja, oh. Aber geh nochmal hier, du guckst ja gerade so ein bisschen, da habe ich auch einen Spruch, nee, ein Stückchen runter, Winner. Ja. Stopp. Und zwar, den Spruch, den fand ich auch gut und der stimmt wirklich. Und das sehe ich zum Beispiel an, wenn ich an der Arbeit bin oder so. Die letzten 5 Minuten dauern immer doppelt so lang wie die ersten 5 Minuten. Und der letzte Arbeitstag vom Urlaub ist immer der längste. Immer. Warum? Immer. Warum ist das so? Und die Pause geht immer so schnell rum. Ja. Der ganze Tag letztendlich geht immer schnell rum. Also wenn ich jetzt in der Arbeit bin, gibt es ja manche Tage, das können sehr viele einfach nachvollziehen. Gerade der letzte Tag vorm Urlaub, der dauert so lange. Ja, der dauert fast so lange wie eine ganze Woche. Gefühlt wie eine ganze Woche. Ja. Dann hast du Urlaub, 1 oder 2 Wochen, zack, sind sie rum. Da denkst du ja, wo ist denn jetzt meine Freizeit da geblieben? Ne? Ich habe ja irgendwie nicht erreicht oder keine Ahnung, ich wollte irgendwas unternehmen und das ist alles so ratzfatz auf einmal vorbeigegangen. Na, ich verstehe es auch nicht. Das ist ja auch bei vielen Kollegen von mir. Ich bin ja jetzt aktuell in der Elternzeit. Ich habe 4 Wochen Elternzeit und viele sagen, ach, die 4 Wochen gehen bestimmt schnell rum. Und danach wirst du dich nachsehen, oder nochmal so Zeit gehabt zu haben, auch wegen den Kindern und was ich nicht alles. Und dann denke ich mir, die haben zwar einerseits recht, aber jetzt aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, empfinde ich es genau andersrum, komischerweise. Also die Zeit, die jetzt von meiner Elternzeit schon rum ist, habe ich sehr genossen. Ne, viel Zeit mit den Kindern verbracht und irgendwie sind die Tage nicht auf einmal rapzapp rumgegangen, sondern die wirklich ein Tag kam mir manchmal vor wie 2 oder 3 Tage irgendwie. Also es war wirklich so richtig schön ausgedehnt. Das ist eigentlich auch komisch, mal die andere Seite mal irgendwie kennenzulernen, aber es ist halt leider zu selten. Ne? Aber das ist halt die schnelllebige Zeit heute. Also heutzutage ist ja alles schnelllebig und alles zack, geht ratzfatz rum und hast halt gesehen und am Ende sieht man sich dann irgendwie nach der Rente sieht man sich nicht mehr. Verzeihung. Nachdem man natürlich jetzt das ganze Leben dann gearbeitet hat, sieht man sich dann irgendwann in der Rente, weil man da sitzen und denkt sich dann bestimmt einfach, ach Gott, wo ist nur die Zeit geblieben? Wo ist nur die Zeit geblieben? Ich sehne mich eigentlich wieder mal zurück zu der Zeit als Kind oder irgendwas. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und es wird bestimmt irgendwann mal eines Tages wirklich so sein, letzter Arbeitstag deines Lebens, der wird sowieso dann bestimmt am längsten dauern. Mhm. Und dann bist du in der Rente. Und dann fragst du dich ein paar Tage vielleicht ein paar Wochen, wo sind die ganzen Jahre nur geblieben? Ja, und die, das ist alles ratzfatz. Wenn du dann in Rente bist, und jetzt werden wir, oh Gott, ach, die alten Männer. Ne? Ja. Aber wenn du dann in der Rente bist, und das sehe ich aktuell bei meiner Mom, die ist ja jetzt frische Rentnerin, die geht halt nebenbei noch geringfügig arbeiten. Ne? Aber die sagt halt auch, und bestätigt meinen Gedanken, den ich schon immer von der Rente oder von diesem Eintritt in die Rente und was kommt danach? So, wenn du diesen ganzen geregelten geregelten Arbeitsalltag, ne? Aufstehen, Arbeit, Privatleben und so weiter und so fort. Ja. Wenn das dann wegfällt, wenn dieser große Batzen, und das sind ja nun mal 8, und Stunden, wenn du Vollzeit arbeitest, die am Tag fest für die Arbeit geplant sind oder eingeplant werden, automatisch, weil man es muss. Ja, der Kühlschrank muss gefüllt werden, die Unkosten müssen bezahlt werden, muss ich nicht erzählen. Genau. Und wenn das von heute auf morgen wegfällt, dann ist das erstmal wie Urlaub. Aber irgendwann kommt dann die Zeit, da fehlt dir was. Mhm. Und genau da ist meine Mom drin. Und deswegen hat sie gesagt, ne, so wie von jetzt auf gleich einfach nur noch daheim hocken und die Blümchen draußen. Das habe ich aber auch von vielen, auch in der Familie oder so, auch schon mitbekommen. Das ist dann auf einmal wie so ein Loch. Mhm. Weißt du, dann fängt man an und überlegt, oh, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Was mache ich denn jetzt mit der Zeit? Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Weil sonst war ich in meiner Arbeit. Da habe ich halt meine Arbeit verrichtet. Ja. Und danach habe ich genau das gemacht, was ich so machen kann. Weil es hat einfach zeitlich alles überall reingepasst. Nur jetzt ist da ein Loch. Was mache ich denn? Und bei mir in der Familie zum Beispiel, ja klar, die haben sich dann auch irgendwas gesucht. Ich meine, nur mal jetzt davon abgesehen, wenn wir mal in der Rente sein werden, sehe ich uns, also unsere Generation und die nachfolgende Generation irgendwie schon darin, dass wir gezwungen sind, in unserer Rente trotzdem weiterzuarbeiten. Hm. Da wird nicht finanziell groß was rauskommen. Es sei denn, man hat über sein Leben, während man gearbeitet hat, irgendwas aufgebaut. Hm. Ja, das kann natürlich auch gut möglich sein. Dass man dann halt dann noch eine bessere finanzielle Stütze dann in der Rente hat, um wirklich das Leben zu genießen, weil ich finde, das hat man dann einfach sich auch wirklich verdient. Ja. Und ja, aber es wird ja immer klarer. Ne? Es wird immer klarer, es wird immer weniger Rentner geben, die dann wirklich sagen können, so, ich setze mich jetzt in meinen Kinosessel, in meiner Man Cave. Ja, so als Beispiel. Ja. Und ich chille jetzt mein Leben. Ich habe genug gearbeitet. Ja, natürlich. Ich habe genug zurückgelegt. Ich kann jetzt wirklich leben. Und das passiert immer weniger. Ich sehe das ja auch bei mir in meinem Job, dass da viele Leute sind, die wirklich jetzt schon, also die jetzige Generation, mhm. Rentner sind und trotzdem nebenbei arbeiten müssen, um finanziell wirklich was zu erleben. Klar, es ist vielleicht ein Minijob, um auch Beschäftigung zu haben, ja, mhm. Um dieses Loch, dieses leere, schwarze Loch, was sich gebildet hat, weil man ja aus der Vollzeitarbeit oder was auch immer praktisch das hinter sich gelassen hat, um einfach dort eine Lücke zu füllen, aber es ist, glaube ich, auch heutzutage schon, wird es schon immer mehr, was das Finanzielle betrifft. Ich bin mal gespannt, was uns irgendwann mal so widerfahren wird. Lest doch mal bitte diesen Text hier vor, diesen Satz hier. Die letzten 5 Minuten dauern doppelt so lang wie die ersten 5 Minuten. Und ganz ehrlich, für die jungen Zuhörer waren das jetzt, glaube ich, die längsten 5 Minuten der ganzen Podcast-Folge. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Weil ich glaube, die beschäftigen sich noch nicht mit der Rente und so weiter. Ich wollte damit nur mal die jungen Leute nicht ab. Also. Nee, natürlich nicht, aber ich wollte es halt nur mal kurz einbringen. Nein, definitiv. Ja, also das ist schon ein wichtiger Punkt, weil wir ja eben, weil du ja selber eben von der Rente geredet hast im Vergleich zu deiner Mutter. Ja, aber wir reden jetzt, als wären wir schon 50 und hätten noch 10 Jahre. Nee, haben wir sind Anfang 30. Also jetzt. Ja. So. Ja. Habe ich richtig rüde habe ich jetzt hier einfach mal das Gespräch so komplett. Zack. Abgebremst. Ja, genau. Weil wir sind ja auch auf Facebook zu finden. Ne? Da könnt ihr uns auf jeden Fall finden. Unter 4 Ohren. Richtig. Nicht unter den Ohren. Nicht unter den Ohren. Ne? Da war ja was. Da war ja was. Ja, auf Spotify findet ihr uns auch unter 4 Ohren. Und bei iTunes natürlich auch unter 4 Ohren. Und bei iTunes wäre es nicht ganz schlecht, wenn ihr da auch vielleicht mal so den einen oder anderen Stern mal da lasst oder mal eine Bewertung schreibt. Das wäre natürlich richtig gut. Ne? Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Auch auf Facebook könnt ihr vielleicht zu den aktuellen Themen, den wir jetzt im Podcast praktisch euch mitgeteilt haben oder halt auch von den anderen Podcasts, die wir bisher gemacht haben oder auch die, die wir noch machen werden, gerne auf jeden Fall einen Kommentar auch da lassen. Vielleicht auch eure eigene Meinung zu den gewissen Themen, Aufreger im Alltag, die Dödeleien. Vielleicht fällt euch da selber was ein, wo ihr schmunzeln müsst, was euch einfach aufregt. Ja, könnt ihr euch gerne mitteilen. Ja, und das könnt ihr natürlich gerne über Facebook, über die Seite unter 4 Ohren auch per Nachricht machen. Da könnt ihr uns einfach eine Privatnachricht schicken und könnt zum Beispiel dort über den Messenger, wenn ihr über Mobilgerät uns quasi schreiben bzw. mit uns kommunizieren wollt, könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken und dann können wir euch natürlich nur, wenn ihr das möchtet, auch in der nächsten Podcast-Folge eventuell mal einspielen und dann können wir vielleicht nochmal die ein oder andere Geschichte dort aufgreifen. Ja, ne? Ja. Mein Gott, es ist mir schon lange nichts mehr passiert. Das ist komisch. Ich halte hier nur diesen Kugelschreiber fest. Die Hörer werden das wahrscheinlich gehört haben. Ich bin hier ein bisschen. Ich brauche immer irgendwas in der Hand. Ja, ich aber auch. Ja, du hast auch ja jetzt nicht. Ich halte gerade mein Knie irgendwie fest, aber ich habe auch. Ja, bevor es wegrutscht, ne? Ja, genau. Bevor es wegrutschen auf den Boden fällt. Und ich hinterher. Nein, ja. Bin ich, ich guck dich als an und erwarte eigentlich, dass irgendwas passiert. Aber Gott sei Dank noch nicht. Ich hoffe natürlich, wenn was passiert, dass es nichts Schlimmes ist. Die Bude fackelt ab vielleicht. Ach, ne Quatsch. Weiß ich nicht. Blödsinn. Naja. Okay. Das soll es gewesen sein. Genug aufgeregt für heute. Ich hoffe, eure Ohren bluten nicht von den ganzen Aufregern, die wir haben. Ich hoffe, ihr konntet vieles davon nachvollziehen. Boah, wenn ich jetzt schon an die, mal ganz ehrlich, das muss ich jetzt noch loswerden. Bitte, ne? Was denn? Weil du jetzt gesagt aufregst, ne? Oder mhm. aufgeregt habt. Wenn ich jetzt schon an die Gamescom denke, ne? Da wollen wir jetzt auch ja hin. Ja, das ist, genau. Oh. Ich weiß, was du meinst. Und bitte, ich mag, nein. Der Pat und halt. Ich komme in Frieden. Ne? Ich komme in Frieden. Ich bin nicht vom, er möchte nur nach Hause telefonieren. Ich bin nicht vom RTL, ja. Ich bin nicht der Meinung, alle Gamer stinken, ja. Ich bin selber Gamer. Ich pflege mich, ich wasche mich unten rum, ich ziehe mir einen frischen Schlüpper an. Aber bitte, bitte. Oh, diese Menschenmassen, diese unkontrollierten dieses Zickzacklaufen, was man, bitte, bitte, nimmt doch da einfach ein bisschen Rücksicht, bitte. Also auf alle, jetzt nicht nur auf mich. Was, wer bin ich, der sagt, bitte nimm Rücksicht auf mich, bin ja nicht. Bist du eine Größers? Ich bin Pat. Bist du Pat? Bist du. Ja, genau. Bitte, das, oh, das, oh. Ja, ich weiß, das richtig auf, aber da kommt's auch durch. Lauf einfach am Rand, dann läuft es den Leuten aus ganz ehrlich, Weg. Weißt du, ich möchte mich aber auch nicht in irgendwelche Schlangen anstellen. Und da, ja, das bleibt halt nicht aus. Also, das bleibt nicht aus. Also, wenn, also ganz ehrlich. Ich stelle mich doch nicht 3 Stunden an, um 10 Minuten nein, da nein, zu nein, spielen. Nein, und, nee. Nein. Also für ihr 3 Stunden. Nein. Boah, ich weiß noch, wo die PlayStation 4 in dem Jahr, wo die rauskam, wo wir auf der Gamescom waren. Am Sony-Stand, ja. Wo du wie ein Bekloppter wegen Goodies ständig da zur Sony-Bühne bist, um da hier Hüte abzugreifen und Schlüsselbändchen. Ja, also, und ich war schon komplett genervt, weil. Das war dann so ein Stress. Ja, man muss ja aber auch dazu sagen, wir waren ja 2 Tage da. Es war das erste Mal Gamescom für mich. Ich meine, du warst, glaube ich, weiß nicht, das 1 oder 2 Jahre vorher warst du schon mal irgendwie. Ja, genau. Da, da war, das war das, das war, lass mich überlegen, das war 2011. War das. Da war ein großes YouTuber-Treffen. Da war ich seinerzeit, war ich noch bei YouTube unterwegs und aktiv. Und da war ein YouTuber-Treffen. Das waren die Video Days. Die hatten da ihren großen Ursprung. Da waren dann halt so ein paar YouTube, positiv gemeint, Groupies und konnten da auf der Bühne ihre Stars bejubeln, genau. Und bewundern. Und das war halt so ein kleines Stell-Dich-Ein mit kleinen YouTubern, mit großen YouTubern. Man konnte sich austauschen, man konnte da irgendwelche Aufnahmen machen, kleine Projekte irgendwie starten und so weiter. Und das war ganz nett. Und das war meine erste Gamescom 2011. Das war deine erste. Genau. Meine erste war ja dann mit dir und meine Frau war ja auch mit dabei. Das war 2013. Und wie gesagt, 2 Tage, ich meine, jedes Mal, wenn wir auf der Gamescom sind, sagen wir, mindestens 2 Tage müssen wir schon da sein, um auch wirklich, sagen wir jetzt einfach alles gesehen zu haben, weil es ist ja enorm groß. Was ich jetzt dazu sagen wollte, wegen den Goodies, ja, ganz ehrlich, dieser Eindruck Gamescom hat mich so überrannt, im Positiven, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich mache jetzt einfach diesen Rotz mit, ja, am 2. Tag, ich möchte los, weil diese Goodies sind ja innerhalb von 5 Minuten sind die ja praktisch schon weg. Ja, die Tore sind gerade auf, schon siehst du nur noch Wolken, weil die Leute rennen einfach nur noch blöd davor, weil sie die Ersten in der Schlange sein wollen, weil sie die Ersten sein wollen, die irgendwelche Goodies. Ja, ich sag, komm, ich will jetzt einfach auch mal Goodies, ja, will ich jetzt einfach haben. Hab Pat gefragt, machst du mit? Er sagt, nö. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte mich nicht den Massen fügen. Richtig. Ich möchte nicht einer von Hunderten sein, der sich da Richtung Bühne drückt, nur um irgendein Schlüsselbändchen abzugreifen. Das möchte ich nicht sein. Nein, natürlich nicht. Das natürlich nicht. Aber du hast ja allein schon das Problem gehabt durch diese Menschenmassen, die da losrennen. Ja. Wie sah natürlich das Bild aus? Ich und meine Frau, wir sind losgeflitzt. Wir wussten ja ganz genau, wo wir hin wollten. Ja. Und da, wo ich stand, da gab es keine Schlangen oder irgendwelche Menschenmassen an der Bühne. Bitte? Es gab fremde Körper, die dich an dich aufgrund der Enge unfreiwillig gerieben haben. Ja, aber es waren jetzt aber keine direkten Veranstaltungen, Bühnen gerade losgegangen, wo sie dann Goodies in die Mengen schmeißen, sondern das war Gott sei Dank, weil ich so früh los bin. Ich bin zack, buff, zum Sony-Stand unter anderem, bin gleich zu den Mitarbeitern und sage, hier, gib mir mal so eine Tasche, zack, Tasche gekriegt. War so eine riesengroße PlayStation 4 Tasche. Dann bin ich gleich zum nächsten und ich sage, hier, was hast du denn? Ja, hier, da habe ich Hüte. Ah, hier, da habe ich Brillen. Ja, dann mach was rin. Mach einfach rin. Ne? Was ich nicht brauche, schmeiße ich dann weg oder verschenkst. Den Rest behalte ich. Oder Pat ist dann so nach, na, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde, der ist halt gemütlich gelaufen. Ne? Ich renne doch da nicht. Es war warm genug. Genau, es war sowieso warm genug. Also auch das zweite Mal, wo man dann da war, da war es ja wirklich richtig bärstig nah. Also man war sogar froh, wenn man mal raus konnte aus einer der Halle, um wirklich die warme, frische Luft von draußen zu atmen, weil die weil draußen waren es, ich weiß nicht, waren knapp 30 Grad und trotzdem war es drinnen wärmer. Natürlich durch die Menschenmassen viel Sauerstoffverbrauch, viel Geschwitze. Das war wirklich ganz schön heftig. Ich meine, die Leute konnten ja auch teilweise nicht so viel, weil bist du in den Hallen, es heizt sich einfach alles auf. Aber trotzdem, Gamescom, freue ich mich tierisch drauf, dieses Jahr wieder hinzugehen. Und ich weiß, ich gehe mit einem Gefühl hin, dass der Pet auch sehr oft genervt sein wird von halt den Menschenmassen. Nicht wegen den Menschen an sich, sondern weil er das einfach nicht mag. Er mag das nicht, angerempelt zu werden und dann kriegst du auch nicht mal eine Entschuldigung. Ich meine, da gibt es auch noch eine Situation beim zweiten Mal, wo wir in Köln waren, auf der Gamescom, am Bahnhof. Oh nein. So, jetzt setzt du mir endgültig den miesepetrigen Pet-Hut auf. Nein. Erzähl's. Hau raus. Komm. Nee, das erzähle ich jetzt nicht, denn das heben wir uns nämlich fürs nächste Mal auf. Beziehungsweise wir werden, zumindest haben wir das schon mal angesprochen und haben das auch geplant, zeitnah kurz vor der Gamescom auch einen Podcast zu machen, der sich nur um die Gamescom mal dreht. Vielleicht auch Themen zu diesem Jahr. Was für Stände sind denn da? Ich habe zum Beispiel gehört, oder wer kommt zum Beispiel nicht? Ne? Mhm. Welche Spielehersteller, wenn ich mich nicht verlesen habe, ich bin jetzt gerade am Raten, ich glaube Blizzard, also die Macher von World of Warcraft zum Beispiel, sind jetzt das erste Mal seit weiß ich wie vielen Jahren auf einmal nicht mehr dabei. Das sind alles so Themen, die können wir ja da vielleicht mit einbauen. Vielleicht machen wir auch nach der Gamescom dann auch nochmal einen Podcast, wo wir dann unsere Eindrücke da nochmal mit einfließen lassen. Und da hebe ich mir das auf. Genau da habe ich mir das nämlich dafür auf, weil ich habe das Gefühl und ich weiß es jetzt schon, dass ich dieses Jahr mit dir genau sowas Ähnliches nochmal miterlebe. Es wird groß, es wird legendär, ja. Es wird groß, es wird legendär. Da werden Dinge passieren, die gehen wieder in die Annalen von Pet ein. Richtig. Ja, in das große Pet-Buch. Genau. Nee, aber da freuen wir uns auf jeden Fall echt tierisch drauf. Ich meine, ey, guck mal, wir steuern jetzt so langsam und aber sicher schon auf den Juni zu, ja, und es ist dann nicht mehr so weit. Ja. Dann dauert es nicht mehr so lang. Nein. Dann sind es nämlich auch nur noch 2 Monate. Aber bitte, lass uns bitte inkognito da in der Menge untergehen. Natürlich. Wir werden da inkognito reingehen. Ich habe ja im Pet auch schon mal gefragt, könnt ihr dann vielleicht so ein Zuhörertreffen machen oder sowas? Nee, so. Nichts gegen die Zuhörer. Ne? Also, wir lieben unsere Zuhörer. Und wir hoffen, es werden auch immer mehr. Ja, weil es macht einfach Spaß, was wir machen. Wir wollen damit natürlich auch gerne weitermachen. Boah, ich möchte aber nicht mit so einem T-Shirt unter 4 Ohren da rumrennen. Nein. Mit unserem Logo drauf oder so. Nein. Ich möchte ja ganz normal, ich bin noch ein ganz normaler Mensch, denke ich. Richtig, richtig. Wir sind ganz normale Menschen. Gut, so ich wie bin manchmal ein bisschen schnell genervt von gewissen Dingen, über die wir ausschweifend und in aller Ausführlichkeit geredet haben. Aber wie gesagt, ich werde trotzdem, wenn wir auf der Gamescom sind, weil dafür habe ich ja auch bezahlt, gehe ich natürlich auch mal irgendwo hin, wo ich mich anstelle, aber wo ich nicht 3 Stunden warten muss. Also wenn es 10, 15 Minuten sind. Nee. Das lasse ich mir noch gefallen, weil ich fand das beim letzten Mal gar nicht so verkehrt. Wenn ich 10 Minuten auf eine Bratwurst für 7,50 Euro warten muss, die werde ich nicht essen. Ich werde da nichts essen. Nee. Ich nehme mir was mit. Ich möchte das jetzt vergleichen. Ja, nein, ja. Nein, hör mir zu. Nein, es geht um Fleisch. Ich liebe Fleisch. Ja, ich weiß, ich auch. Ja, tierisches Fleisch. Ne? Natürlich. Wer will schon Tofu? Denkt, Alter. Das Fass machen wir nicht auf. Nein. Nein, wenn ich 10 Minuten mich für eine Bratwurst anstelle für 7,50 Euro, alles klar, ist teuer, nehme ich aber im Kauf, weil da tue ich was mir was Gutes. Da sättige ich mich und mein Hungergefühl. Wenn ich mich aber eine Viertelstunde irgendwo anstellen muss für 3 Minuten, oh, hier kannst du einen geilen Trailer angucken. Es gibt YouTube und andere Plattformen, da kann ich es dann danach, nach der ganz ehrlich, diese Stände, wo man wirklich hier diese Trailer und sowas sieht, ne? Ja. Wo da alles so abgeschottet ist und da gehst du da in so ein Räumchen, siehst einen Trailer und dann kannst du wieder rausgehen. Nein, ich will was zocken, ich will was mal ausprobieren, ich will was machen. Da bin ich so dahinter. Und ich fand das beim letzten Mal, wo wir auf der Gamescom waren, fand ich das zum Beispiel cool. Wir haben so ein bisschen gewartet. War das 2016, meine ich. 16, ne? Oder 15? Alle 2 Jahre. 2013 waren wir das erste Mal zusammen, 2015 war das letzte Mal. Ja, 2015. Und 2016 wollten wir ursprünglich, da hat dann irgendwas nicht geklappt und letztes Jahr auch nicht. Und ja, aber im Urlaub hat das nicht hingegangen. Irgendwas hat irgendwie die letzten Jahre nicht hingehauen. Auf jeden Fall, ich fand das beim letzten Mal halt richtig cool. Da haben wir praktisch so gewartet, bis sich die, kurz bevor sich sozusagen die Türen geschlossen haben, weil dann sind ja auch die Menschenmassen langsam mal raus. Und da bist du mal mit mir mal wohin gegangen. Du hast zwar auch nur daneben gestanden, aber ich konnte dann halt einfach wirklich ein paar Goodies nochmal abgreifen. Ich habe da mal kurz ein Game angezockt, weil ich mir dann im Nachhinein, wo es dann im Oktober rauskam, nämlich WWE 2K18, habe ich mir dann gekauft gehabt im Oktober. Fand das lustig, fand das spaßig. Und das kann ich mir vorstellen, genauso ähnlich kann man das auch mal vielleicht machen. So, ne, wenn es dann so fast schon Feierabend ist auf der Gamescom, dann kann man ja mal gucken, wo man hingehen kann. Wenn natürlich da immer noch eine Schlange ist, die stellen ja immer diese Schilder auf. Ja, hier warten sie eine Stunde, da zwei und no way. Ich stelle mein eigenes Schild auf, hier warte ich nicht. Nein, mache ich nicht. Aber was wir definitiv mehrfach besuchen werden, das wird natürlich dann wieder die Halle, ich glaube 5.1, 5.2 oder wie sie immer genannt wird, wo diese ganzen Goodies sind. Also wo diese ganzen Geschäftchen, also du meinst, sagen wir mal, die Stände sind und so. Also Merch-Bereich. Ja, genau, auf das Wort bin ich nicht gekommen, Merch-Bereich, genau. Merch, ja. Weil das hat wirklich Spaß gemacht, ja, da immer irgendwas zu kaufen. Ja. Ich meine, habe ich ja letztens schon mal gesagt, wo wir über Sonic gesprochen hatten, da wolltest du ja eigentlich damals dort schauen, ob man da irgendwie eine schöne Sonic-Figur findet. Ja. Wir haben auch welche gefunden, aber dass das handgemachte sind und was ich mehrere hunderte von Euro kosten, also puh, ja, also ein 20 wäre in Ordnung, aber mehrere hundert Euro, nur weil es handgemacht ist, es ist halt handgemacht, es sieht auch gut aus, mag ja sein, mag sein Geld wert sein, aber das hast du, glaube ich, auch nicht gesucht. Was auch handgemacht oder handgeschminkt war, aber nicht gut aussah, war der Clown. Ja, stimmt. Bei Clowns im Allgemeinen ja auch. Ne? Ich glaube, das Thema wolltest du eigentlich nie ansprechen. Nee. Jetzt sprichst du es selber an. Jetzt hast du dir ein eigenes Nest gelegt. Wagt es euch als Clown zu verkleiden auf der Gamescom? Ja. Ganz ehrlich, ich hasse Clowns. Ich weiß nicht, ob ich Clowns allein auf diesem Planeten bin. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich habe keine bösen Ereignisse mit Clowns gehabt. Ich kann mir Stephen King's S oder die Neuverfilmung kann ich mir nicht angucken. Nee. Ich habe tierisch... Komm, jetzt ziehe ich einfach mal die Buchse aus. Ich habe tierisch Panik vor dieser, einfach vor dieser Gestalt Clown. Hm. Es gibt so einen typischen... Egal, ob sie nett aussieht oder gruselig wie bei Stephen King's S. Ist vollkommen Wurst. Ich meine nicht mal diesen Billig-Clown-Abklatsch, der im Zirkus rumspringt mit einer Perücke auf und einer roten Nase. Das meine ich nicht. Bei mir wird es grenzwertig, wenn das Gesicht geschminkt ist. Hm. Wenn ich meinem Gegenüber diesen vermeintlichen Clown nicht mehr ansehen kann, was sich dahinter verbirgt. Wenn der so eine Schminkmaske aufhat, genau. Da habe ich ein komplettes Unbehagen. Ja, das weiß ich noch, in dieser Merch-Halle, wo da, ich glaube, das war da irgendwelche Make-up, was ich wie Leute von irgendeiner Serie, glaube ich, oder irgendwas war da. Und die haben da halt ein paar Statisten gehabt, die sie da geschminkt haben, als Zombie unter anderem. Und was ich, da war halt so ein gruseliger Clown. Mhm. Der Pat, der hat da nicht nur einen Bogen drum gemacht. Also der wäre auch durch Mauern gelaufen, um da wegzukommen. Und dieser besagte Clown, der hat natürlich auch so ein bisschen eine Rolle gespielt. Ne? Also der hat natürlich, um die Leute dort anzulocken, dann auch mal welche erschreckt und was ich nicht alles. Und Pat hat sich alles umgeschaut. Er hat gesagt, wenn der kommt, dann braucht er keine Maske mehr. Der braucht dann ein neues Gesicht und zwar vom Chirurgen. Mhm. Ja, und das... sagt schon viel aus, ja? Ich neige ja nicht zur Gewalttätigkeit, aber ich weiß nicht, wie ich in solchen Grenzsituationen, und der Clown war für mich definitiv High-End-Level-Stresssituation, weiß ich nicht, wie ich da reagiere. Also das sind dann Situationen, da habe ich Angst vor mir selber. Ja, das stimmt. Ich musste ja teilweise sogar schon mal um die Ecken schauen, ich im bin nächsten der Gang, Liebste. Um zu gucken, ob da irgendwo der Clown gerade ist. Und ich sage, nee, Pet, Luft ist frei. Ich bin der liebste und netzte Mensch. Aber wenn ich merke, es geht um den Clown, dann raste ich richtig aus und ich weiß nicht, in welche Richtung es ausartet. Ganz ehrlich. Ja. Hoffentlich werden wir das nie erfahren. Hoffentlich wird ihn niemals irgendjemand einen Streich spielen oder sonst irgendwas in diese Richtung. Das muss wirklich nicht sein. Weil mit gewissen Ängsten, die jemand hat, egal ob das jetzt Clowns sind oder Vogelspinnenphobie oder allgemeine Spinnenphobien oder sonst irgendwas, damit sollte man wirklich nicht scherzen, finde ich. Nein, da macht man keine Späße mit. Nee, da macht man einfach Schluss. Ja, dann macht man Schluss, aus, finito. Ja, Schluss jetzt hier mit der Folge. Richtig. Wir reden uns bestimmt wieder unter vier Ohren. Ne? Das auf jeden Fall. Ich hoffe, sehr bald. Wir haben ja echt viel immer zu uns zu erzählen. Oder euch zu erzählen auch. Ne? Ja. Vieles miteinander zu besprechen. Ja, und wie gesagt, wenn ihr Themen habt, über die ihr meint, müssen sich hier die zwei unter vier Ohren-Typen mal unterhalten, dann lasst es uns wissen über Facebook. Genau. Sehr herzlich willkommen. Ne? Entweder schreibt unter das aktuelle Posting einfach einen Kommentar oder schreibt uns eine private Nachricht und dann kriegen wir das mit. Und dann, wenn wir meinen, jo, da reden wir mal drüber oder die Sprachnachricht hier von dem und dem User müssen wir mal einspielen, dann machen wir das. Dann machen wir das, auf jeden Fall. Ne? Tschüss. Haut rein, ciao. Das war's jetzt. Bitte? Das war's jetzt. Richtig. Nein, das wollte ich ja nicht mehr sagen. Nein, wir machen. Weißt du, es war so schön rund das Ende jetzt, ne? Es war so rund. Es war rund. Es war mit Schaumstoff ausgekleidet. Es war weich. Du konntest dich nicht dran stoßen. Jetzt kommst du wieder mit diesem Richtig. Ich konnte es mir gerade nicht verkneifen. Nein, es wird aber jetzt hier kein Dauerrenner, den ich jetzt hier. Na, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Nerv. In der Tat. Ja. Das haben wir jetzt aber, ja. Doping für die Haare. Tschüss. Aber nur für die Haare. Hoffentlich nicht für die Ohren. Macht's gut. Ciao.